إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أرسله الله رحمة للعالمين وهدى وبشرى لمن أراد من خلقه أن يستقيم، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أيها الشفاسر الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيش كوسو أشبة مغوسة الإسلام، السلام عليكم. Warum heiraten wir? Diese Frage haben wir versucht, letzte Woche eine Antwort zu geben. Und es kamen sehr viele gute Sachen. Das Erste, warum wir heiraten, ist, weil es die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Erstmal. Aus den Sammlungen von Al-Bukhari und Muslim gibt es ein Hadith über Anas ibn Malik, Allahs Wohlgefallen auf ihn, in dem er über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam berichtet, dass drei Männer zu ihm nach Hause gekommen sind, um zu fragen, wie der Dienst des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist an Allah subhanahu wa ta'ala. Wie betet er? Fastet er? Was macht er? Also, wie der Dienst des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist an Allah subhanahu wa ta'ala. Als die gehört haben, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ihm das, was war und das, was sein wird, vergeben hat, haben sie gesagt, guck mal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie sollen wir das erreichen, was er erreicht hat? Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm alles vergeben, was gewesen ist und was sein wird. Da sagte der eine, ich werde fasten, bis ich sterbe. Fasten, mein ganzes Leben lang. Und der andere sagte, ich werde beten und nicht schlafen. Und der dritte sagte, ich werde die Frau nicht heiraten. Also, als hätten sie den Dienst, den Rasul sallallahu alaihi wasallam geleistet hat, für wenig gehalten. Rasul sallallahu alaihi wasallam, als er das gehört hat von Aisha, war er ziemlich sauer. In einer Erzählung von Al-Bukhari wird berichtet, dass Rasul sallallahu alaihi wasallam zu ihnen gesprochen hat und sagte, wart ihr diejenigen, die gesagt haben, 1, 2, 3? Und bei Muslim ist das so erschienen, dass er raus zu den Menschen gesprochen hat und gesagt, was höre ich da über Menschen, die sagen, das und das und das. Dann sagte er, ich, Rasul sallallahu alaihi wasallam, sagte, ich faste und esse. Und ich bete und schlafe. Und ich heirate die Frauen. Und ich bin fürchtiger. Ich fürchte Allah mehr als ihr alle. Wer meine Sünde nicht will und nicht akzeptiert, ist keiner von mir. Also wird in diesem Hadith klar und deutlich, dass das Heiraten eine Sünde des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die er durch Allah subhanahu wa ta'ala seiner Umma erlaubt hat. Das ist das Erste. Warum heiraten wir? Weil die Heirat ein Schutz ist für jeden, sei es für die Frau, sei es für den Mann. Die Leute, die behaupten, ja, weißt du, bevor ich heirate, muss ich ja meine Frau kennenlernen. Ich will doch nicht die Katze im Sack kaufen. Ha? Und dann geht er jahrelang mit ihr aus und erzählt Geschichten. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala hat für uns das vorgesehen. Du musst dir vorstellen, dein Leben, dass du als Mensch, du hast selber nicht zu entscheiden. Wenn du ein Abd, Abd heißt Diener, bist, hast du nicht zu entscheiden. Warum? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir sagt, willst du eine Frau haben? Heirate. Es ist entschieden. Also hast du keine Freundin zu haben. Hast du keine in love.de, was weiß ich was, dein Bild und was weiß ich zu machen. Ha? Und ich habe das mir, haben Leute erzählt. Und dann, guck mal her, guck mal gucken. Ich guck da rein. Na, schau mal. Also, wenn derjenige sich nicht schämt, ne, tut er sein Bild und schreibt er seine Hobbys. Und einer, der seine Hobbys da reingeschrieben hat, und ich kenne ihn, ich musste so lachen darüber. Er spielt Schach, mashallah. Und er hat Hobbys, die ein Arzt oder ein Professor gar nicht kann. Mit 13, 14 Jahren. Hat Hobbys, subhanallah. Da muss die Frau das lesen, die schmelzt schon vor diesem Typ. Den muss ich direkt kennenlernen. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala wollte diese ganzen Sachen von Anfang an. Willst du heiraten? Bist du in der Lage zu heiraten? Heirate. Kannst du nicht? Halte dich zurück. Ist es dir schwer? Faste. Aber Rasul sallallahu alaihi wasallam hat dir gesagt, faste. Warum? Weil du anscheinend nicht in der Lage bist, das auszuhalten. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns so geschaffen, dass die Frau einen Mann möchte. Und der Mann möchte eine Frau. Das hat Allah subhanahu wa ta'ala ganz klar und deutlich auch im Koran gesagt. Aber er hat uns Regeln und Gesetze vorgeschrieben, an denen wir uns halten sollen. Also die Heirat ist letztendlich ein Schutz. Für wen? Für jeden von uns Muslime. Damit die Frau kein Spielzeug ist. Ich habe es, subhanallah, wenn ich diese Geschichten höre und dann sage ich, ich schäme mich für unsere Muslime. Auch wenn ich sage, wie die Gelehrten Gott sei Dank unsere Religion in drei Stufen, also drei Bereiche geteilt haben, haben sie gesagt, Islam, Iman, Ihsan. Du bist erstmal ein Muslim. Ja, auf dem Papier steht Muslim. Aber es heißt ja nicht, dass du ein Gläubiger bist. Und es heißt ja nicht, dass du nach den Gesetzen Allahs lebst. Du bist ein Muslim. Alhamdulillah. Dann kommt die zweite Stufe. Das ist der Glaube. Der Glaube, ich sehe dich in der Moschee beten. Ich sehe dich Gutes verrichten. Ich sehe dich deinen Bruder und deine Schwestern an Hand nehmen und die daran hindern, Schlechtes zu tun. Das ist der Gläubige. Und dann kommt die höhere Stufe, die nur wenig Leute erreichen. Was ist diese Stufe? Al-Ihsan, die Güte. Was ist die Güte? Die Gelehrten sagen, die Güte ist, Allah zu dienen, als würdest du ihn sehen. Und wenn du ihn nicht siehst, er sieht dich auf jeden Fall. Seht ihr diese Stufe? Also, Muslim heißt nicht direkt Gläubiger. Nein. Qalatil Arabu amanna. Die Wüstenaraber haben gesagt, wir glauben. Allah subhanahu wa ta'ala hat den geantwortet. Er hat gesagt, ihr seid noch nicht gläubig. Warum? Weil der Glaube noch nicht in euren Herzen ist. Wenn er in eurem Herzen ist, dann seid ihr gläubig. Das ist dazu zu erklären. Also, letztendlich, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns Sachen vorgeschrieben, an denen wir uns halten sollen. Und glaubt es mir, es gibt kein Gesetz, was Allah subhanahu wa ta'ala für die Menschen vorgesehen hat, wo wir Menschen uns nicht daran halten können. Der eine, der raucht, Allah subhanahu wa ta'ala hat das verboten. Und er rauchen, bis er kaputt geht. Ha? Diejenigen, die nicht rauchen, können sie nicht, wenn sie nicht rauchen, sterben sie? Nein. Derjenige, der keinen Alkohol trinkt, wenn er keinen Alkohol, kann er sein Leben nicht leben? Nein. Derjenige, der ohne Frau bis 2021 lebt, oder 23, 25, bis er die richtige Frau heiratet nach dem Islam, geht nicht? Wird er krank immer geschrieben, bis er heiratet? Nein. Also ist das Leben, was Allah subhanahu wa ta'ala für uns vorgesehen hat, ist ein sauberes, schönes Leben. Bis du kannst. Heutzutage, guck mal, wenn du bei den Ungläubigen siehst, bis die eine geheiratet hat, hat sie bestimmt 3, 4, 5, 6, 7 Freunde. Und das Schlimme ist, manchmal höre ich Geschichten, dann waren die 7 Jahre zusammen. Und wenn sie geheiratet haben, haben sie sich getrennt. Subhanallah. Ne? Der Islam ist ganz alles andere als das. Er beschützt uns. Er beschützt uns vor diese Unzucht, die Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Und guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er Gesetze vorgeschrieben hat, hat er gesagt, tötet nicht, stehlt nicht. Aber dann kam er zu 2 Sünden und dann hat nicht gesagt, und betreibt keine Unzucht und nimmt das Geld des weisen Kindes nicht. Nein, er hat gesagt, kommt nicht in der Nähe. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَأْكُلُوا مَالًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالًا يَتِيمًا. Also guck mal, wie das aussieht. Das ist das Geld des Waisenkindes. Er hat nicht gesagt, nimm es nicht. Er hat ein Gitter da drumherum gemacht. Komm nicht in der Nähe. Und Rasulullah sagt in einem Hadith, jeder Mensch von uns wird Unzucht begehen. Jeder von uns. Es gibt keiner, der frei davon ist. Warum, ja, Rasulullah? Dann sagt er, das Auge guckt. Ah, schön. Ah, guck mal, diese Frau, schön. Ah, guckst du dir an. Das Ohr, der Mund, die Hand, weil du die berührst. Die Beine gehen dahin. Wann ist das richtig Sinne? Wenn die Tat und die Sache vollzogen wird, dann ist das Sinne. Aber solange du nur guckst, heißt ja nicht, dass es erlaubt ist. Aber du hast in dem Moment schon die ersten Schritte dazu gemacht. Und immer, wenn, guck mal, jemand, der auf der Straße geht, kennt weder Allah, kennt weder Religion, sieht die eine, die gefällt ihm. Spielt sich doch irgendwas in seinem Herzen und er möchte mehr, oder nicht? Aber eine schöne Sache, kennt ihr diesen Hadith, wo Rasulullah sagt, in diesem Allah sagt in diesem heiligen Hadith, سَبَعَةٌ يُظُلُّهُمُ اللَّهُ تَحْتَ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظُلَّ إِلَّا ظِلُّ. Allah subhanahu wa ta'ala beschattet unter seinem Schatten, unter seinem Schutz, sieben Sorten von Menschen. Und unter dieser sieben Sorten von Menschen ein junger Mann, der nach der Religion aufgewachsen ist und da hat ihn eine schöne, reiche Frau gesehen und hat ihm gesagt, komm mal her, ich will dich. Was hat er zu ihr gesagt? Kann ich nicht, weil ich Allah fürchte. Dieser wird beschattet unter dem Schatten Allah subhanahu wa ta'ala. Seht ihr, wie wichtig das ist? Also die Heirat ist ein Schutz für die Familie. Wer von uns möchte, dass seine Mutter oder seine Tochter oder seine mit irgendjemand ausgeht, möchte das jemand? Keiner. Aber das Problem ist, dass viele Jungs und viele Väter und viele, du siehst das, er, seine Frau, verschlossen zu Hause und er geht in die Disco und macht die an und die an und die an. Ja, Abdallah, mach das nicht, du darfst das nicht. Nein, die machen das. Nein, verlange das, was du von dir verlangst, verlange das auch von der Frau. Und verlange nicht von der Frau und du machst, was du willst. Das ist es. Das sind Sachen, diese Gleichheit muss sein. Wie Pierre auch gestern gesagt hat. Er hat gesagt, wir verlangen von der Frau, dass sie zum Beispiel Jungfrau ist. Dass sie, und du, was ist mit dir? Letztens im Fernsehen eine Talkshow. Ich komme von der Arbeit, da läuft, ich schalte ein, Talkshow. Gerade ging um Islam, irgendwas. Ich sage, hör mal, was die wieder für eine Schande bringen. Eine Türkin ist am Telefon und ihr Freund ist da in der Show. Ja, was ist dein Problem? Du Muslim. Seine Freundin, die Deutsche, hat sie bei der Talkshow angerufen und wollte sich beschweren. Sie ist mit ihrem türkischen Freund zusammen, aber er ist verlobt mit einer Türkin, die mit er ja nicht ausgehen darf und nicht Astaghfirullah Azim irgendwas unternehmen kann. Ha? Versteht ihr, was ich meine? Also hat er sich eine Freundin, eine deutsche Freundin genommen, damit er sich mit ihr vergnügen kann, bis er heiratet. Und dann sagt die Türkin am Telefon noch, ja, ich bin damit einverstanden, weil ich darf ja nicht. Subhanallah. Ja, yani, guck mal, der Deutsche guckt sich das an und hört das und sagt, was ist das für ein Islam? Der Mann darf, weil die haben uns sowieso im Visier. Ha? Dass wir Männer, wir sind die Paschas und so, und die Frauen, wir tun die unterdrücken. Und wir... Ja, wenn die das sehen am Fernsehen, denken sie, das ist der Islam. Nein, Bruder und Schwester, du bist gefragt, genau wie die Frau. Du musst dich beschützen vor der Sinne, genau wie die Frau sich dir beschützen soll. Du musst dir vorstellen, die Frau, das ist wie eine Blume. Eine Blume. Du gehst dahin und pflückst die. Du bist der Einzige, der die gesehen hat, berührt hat, mit ihr gelebt hat. Nicht eine Frau, die schon... Nein. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat, wenn eine geheiratet hat, okay, sie ist mit dem Mann nicht glücklich, die hat, okay, die heiratet, aber wieder nach den Gesetzen Allah subhanahu wa ta'ala, gibt es keine Spiele. Heutzutage, die Leute, die uns vorwerfen, ja, der Frau zu unterdrücken, guck mal, die Frau in Europa, wie lebt sie denn? Wenn sie 40, 45 Jahre alt ist, ist sie schon alt. Die wird in Altenheim oder was weiß ich gekehrt. Nein, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gesagt, die Frau ist was Wertvolles. Beschützt sie. Das ist es. Also, beschützt uns von den verbotenen Beziehungen, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns verboten hat. Und letztendlich, guck mal, die Gläubigen heutzutage. Dann sagt er, weißt du was? Ich möchte eine Muslimin heiraten, die gläubig ist. Warum, Bruder? Ja, weißt du, ich bin jemand, der noch nicht so richtig fest in der Religion, und ich brauche jemanden, der mich ein bisschen stärkt, ein bisschen mich an der Hand nimmt und vielleicht ein bisschen ein paar Mal peitscht, damit ich aufwache und zu Allah zurückkehre. Was machen beide? Sie ist auch so eine. Sie hat jetzt einen Kopf getragen und sie sagt, ich möchte auch jemanden, der die Religion liebt, der gläubig ist, damit er mich auch an der Hand nimmt und zur Religion zerrt. Okay, sie heiraten. Mal schauen. Dann kommt die Gebetszeit. Er am Schlafen, schnarchen. Warum? Weil er sich denkt, sie wird mich schon wecken. Ich habe eine gläubige Frau geheiratet. Sie wird mich schon wecken. Was habe ich denn für Sorgen? Und sie schläft auch. Warum? Warum habe ich einen gläubigen Mann geheiratet? Damit er mich weckt und beide schlafen. Also, wir beide sind gefragt. Die Frau und der Mann, beide stehen auf. Beide gehen. Der Wille muss da sein, dass die beide zu Allah gehen wollen. Dann hast du was davon. Aber nimm nicht eine Frau und denk, nein, sie wird mich schon recht leiten. Und er denkt, sie wird mich recht. Nein, das muss von beiden kommen. Und ich sage euch, suche die gläubige Frau, du wirst glücklich sein. Gestern habe ich mit einem Professor hier aus Düsseldorf gesprochen. Nachdem ich meinen Unterricht hatte, hatte mir gestern Folgendes gesagt. Er hat mir gesagt, das Ganze, was heute gesagt worden ist, hat sich in einem Wort wiedergefunden, das du gesagt hast. Dass wir als Muslime den Islam praktizieren müssen. Es heißt ja nicht nur Muslim und hat sich gesagt, nein, praktizieren, praktizieren. Ich bin ein Muslim, ich bete, ich faste. Ich bin gut zu meiner Mutter, ich bin gut zu meinem Vater, ich bin gut zu meiner Frau, ich bin gut zu meinem Kind, ich bin gut zum Nachbarn, ich bin gut zu meinem Arbeitgeber, zu meinem Kollegen bei der Arbeit. Und die Leute, die da draußen sind, sehen nur Gutes von mir. Das ist ein praktizierender Muslim, der, egal was passiert und egal was gesagt wird, er sagt, weißt du was, ist in Ordnung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, wenn Allah subhanahu wa ta'ala es so will, und guck mal, der Gläubige wird immer geprüft. Du wirst geprüft. Wie oft eine Frau war die ohne Kopftuch. Die hat gelebt wie Prinzessin Matalutu, was weiß ich was. Super glücklich. Ha? Auf einmal hat sie sich entschieden, religiös zu werden. Hat sie Kopftuch getragen, hat sich zu Hause gesetzt. Plötzlich Probleme von überall. Kein Geld. Ihr Auto, Schrott. Hat sie gerade einen Computer gekauft, saß sie da mit ihrer Freundin, zack, Kaffee drauf, kaputt. Dann denkt sie, meine Güte, bevor ich gläubig geworden bin, ging mir doch total gut. Und auf einmal, jetzt geht's mir schlecht, was ist los? Allah will dich prüfen. Sag Alhamdulillah. So ist das. Das ist die Praxis im Islam, dass wir alles, was uns passiert, und inshallah reden wir darüber, mal über dieses Schicksal, dass wenn ein Blatt vom Baum runterfällt, Allah weiß das. Es ist geschrieben im Buch. Wenn du jetzt rausgehst und fällst um, es ist geschrieben. Sag Alhamdulillah. Nichts, was dir passiert oder was du erlebt hast, ist ein Zufall. Das wurde so vorgesehen von Allah subhanahu wa ta'ala. Also ist es dein Schicksal. Sag Alhamdulillah. So, wenn wir jetzt über die Heirat reden, viele Eltern lassen ihre Kinder einfach so. Die Mutter redet nicht mit ihrer Tochter über die Heirat, über die Aufgabe als Ehefrau. Wie soll sie sich benehmen? Was soll sie machen? Was soll sie tun? Was heißt es, einen Mann zu heiraten? Warum? Die Ausrede ist, wir schämen uns, über solche Themen zu reden. Und glaub es mir, die Kinder wissen viel mehr, als du vermutest. Ein 8-Jähriger, ein 10-Jähriger, ein 15-Jähriger weiß viel mehr. Wir haben nicht gesagt, du solltest mit deiner Tochter über die Einzelheiten sprechen. Sprich über den Islam. Was es heißt, eine Ehefrau zu sein. Die Rechte des Mannes. All diese Sachen, das ist wichtig. Und ich will euch heute von einer Frau erzählen, die ihrer Tochter, als sie geheiratet hat, so ein paar schöne, gute Ratschläge gegeben hat. Also auf Arabisch ist das einmalig. Aber ich versuche das ins Deutsche so zu übersetzen. Diese Frau heißt Esma Bintu. Fazaria ist das, eine Frau. Sagte zu ihrer Tochter am Tag ihrer Hochzeit: Tochter, du verlässt dein vertrautes Heim, in dem du aufgewachsen bist. Wohin? Zu einem Heim, das dir fremd ist. Und zu einem Mann, das du noch nicht richtig gut kennst. Also, was soll ich machen, Mutter? Guck mal, was sie zu ihrer Tochter sagt. Kuni lahu ardan yakun laki samaa. Sei seine Erde, wird er dein Himmel sein. Subhanallah. Sei seine Erde, wird er dein Himmel sein. Sei seine Dienerin, wird er dein Sklave sein. Subhanallah. Sei seine Dienerin, wird er dein Sklave sein. Guck mal, er gibt, sie gibt. Er gibt, sie gibt immer dieses, ne, nicht nehmen, nehmen, nehmen. Und der andere, irgendwann hat er keine Kraft mehr zu geben. Nein. Der schlaue Ehemann und die schlaue Ehefrau tun Folgendes. Wir Menschen sind manchmal so viel Akku vollgeladen und manchmal leer. So ist das. Manchmal kannst du als Ehemann 100% geben und manchmal kannst du vielleicht nur 30, manchmal kannst du nur 50. Aber ich soll das nicht abhängig machen von dem anderen. Dass ich jetzt, wenn ich nach Hause komme, ja, meine Frau, habe ich sie gefunden, die ist jetzt im Stress oder so. Assalamu alaikum. Sie hat, assalamu alaikum, hat nur ein kleines Lächeln gegeben und ist wieder in die Küche gegangen. Ach, weißt du was? Okay, wenn die so zu mir ist, bin ich auch so. Ich mache die Tür zu, setze mich in mein Zimmer und bin total beleidigt. Nein. So viele machen das, dass er erwartet, wenn sie nicht hundertprozentig gibt, gebe ich auch nicht. Nein, du ein bisschen. Weil wir Menschen einfach... Guck mal, wenn derjenige, die Leute, die unter uns arbeiten, manchmal kommst du von der Arbeit, du bist so gestresst. Du bist einfach gestresst. Du hast vieles erlebt. Sie saß zu Hause, ist auch gestresst. Kommt ihr nach Hause? Wenn du siehst, dass sie vielleicht schlecht gelaunt ist oder du bist schlecht gelaunt, dann muss man einfach Wege finden, um das wieder in Ordnung zu bringen. Also, sei seine Dienerin, wird er dein Sklave sein. Ich finde das so schön. Guck mal, was er sagt. Lehn dich an ihm. Wird er deine Stütze sein. Such nicht immer andere Leute. Deine Schwester und deine Mutter und deinen Vater, immer wenn du Probleme hast. Heutzutage gibt es Leute, die in jeder Kleinigkeit, hallo, Papa, der hat mich beleidigt. Mutter, weißt du, was er mir gestern angetan hat? Subhanallah, kannst du dein Problem nicht selber lösen? Nicht wegen ihr, und frag die Gelehrten heutzutage, die Gelehrten, ihr Telefon ruht nicht aus. Ihr Telefon ruht nicht aus. Probleme ohne Ende. Und man, ihr bringt mich jetzt aber nicht. Total schöne Geschichte. Ein Mann hat bei einem Gelehrten angerufen. Er sagte: Assalamu alaikum, ich habe Probleme mit meiner Frau und ich habe über 900 Mal zu ihr gesagt, du bist geschieden. Und ihr kennt das im Islam, du darfst das zweimal sagen, beim dritten ist die weg von dir. Und als wollte Allah subhanahu wa ta'ala uns erziehen, damit wir mit diesen Versen nicht spielen, du kannst diese Frau nicht mehr heiraten, bevor sie einen anderen geheiratet hat. Was für eine Sache. Eine sehr, sehr schwere Prüfung. Deshalb sollte nicht jeder, wegen jeder Kleinigkeit, ihr könnt ja froh sein, dass ihr die arabische Sprache nicht beherrscht. Es gibt Länder, dieses Intitale, das heißt, du bist geschieden, das ist wie Guten Morgen bei denen. Intitale. Der Tee ist kalt. Intitale. Ich gehe zu meiner Mutter. Du gehst nicht. Intitale. Intitale, wenn du das und das nicht gemacht hast. Yani in Ägypten, wenn du hörst, das Wort ist bei denen wie guten Tag, wie geht's dir und Salam alaikum. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns verboten. Und natürlich ist immer die Absicht. Wenn ich jetzt das sage, weil ich mich mit meiner Frau, weil er sich wieder gestritten habe, und ich sage, ja, du bist geschieden, ist immer die Absicht. Habe ich das gesagt, weil ich nur sauer war? Oder habe ich das gesagt und ich hatte wirklich die Absicht, mich von dieser Frau zu trennen? Das messen so die Gelehrten. Also hat ihm gesagt, ich habe 900 Mal zu meiner Frau, du bist geschieden. Dann sagte der Gelehrte zu ihm, bei drei war die schon weg und du lebst jetzt im Verbotenen mit ihr. Dann sagte er zu ihm, ja nee, gibt es nicht einen Weg? Und dann fing er an, so blöde Sachen zu erzählen und hat er so über intime Sachen gesprochen und so, und der Gelehrte hört und hört und hört. Und dann sagte er am Ende zu ihm, der Mann, ja nee, ein kleiner Junge und hat einen Fehler gemacht. Dann sagte der Gelehrte zu ihm, ja tut mir leid, kleine Junge heiraten nicht. Dann sagte er zu ihm, ja komm, ein kleiner Junge, der unerfahren war, was sollen wir denn machen? Unsere Eltern haben uns verheiratet, als wir klein und jung waren. Und ich gesagt, okay, wenn deine Eltern dich als jung und klein verheiratet waren, schick mir deine Eltern, ich spreche dann mit denen. Dann seht ihr, was, das ist ein Beispiel für die Problematik, die da ist, dass Leute wegen jeder Kleinigkeit die Gelehrten anrufen. Und ich habe Geschichten über Gelehrten, das Telefon bei denen, das ist nicht still. Und die Leute rufen an wegen jeder Kleinigkeit. Ruft an, ja, was ist? Meine Frau will nicht das Kopftuch tragen. Ja, was soll der Gelehrte machen? Hat er Zauberkraft, dass er, du hast diese Frau geheiratet, so wie sie, so kennst du besser als der Gelehrte. Also, wenn Probleme sind, sollen wir nicht die ganze Welt damit einmischen. Da, die Mutter und der Vater. Nein, löse deine Probleme selber. Aber wenn es Probleme gibt, die wirklich so schlimm sind, wo du das Gefühl hast, du kannst es nicht, ich gehe zu meinem Vater, ich sage, Herr Merkel, es gibt ein Problem vor dem Sohn, in Ruhe, können wir das lösen? So. Aber nicht so, dass ich über meine Frau ihre Geheimnisse verrate, der Mann will, nein, immer mit Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich finde, der glückliche Mann und die glückliche Frau sind diejenigen, die ihre Probleme immer selbst lösen. Du brauchst niemanden. Und Ali ibn Abi Talib hat ein sehr, sehr wichtiges Wort gesagt. Er hat gesagt, verrate deine Probleme niemanden an oder vertraue dir niemanden an, außer ist das jemand, der dir wirklich in dieser Sache helfen kann. Das ist wirklich gut und wichtig. Also, lehne dich an ihm an, wird er deine Stütze sein. Er wird für dich immer da sein. Wenn er gebraucht wird, wenn er das Gefühl hat, dass du jemand bist, der ihn braucht, wird er sich immer an dich lehnen. Eine Stütze sein, wie eine Stütze sein. Und jetzt kommt dieses. وَلَا تَلْحَفِي بِهِ فَيَقْلَاكِ. Das und nerve ihn nicht, damit er dich nicht hasst. Warum? Viele Frauen sind, auch wenn ich das jetzt so sage, Nervensägen. Warum? Jetzt lachen die da drüben. Ja. Warum? Okay, der Mann kommt von der Arbeit. Gehen wir zu meiner Mutter heute? Ja, heute nicht. Weißt du, ich bin kaputt von der Arbeit. Ich möchte einfach heute mich ausruhen. Vielleicht morgen. 2 Minuten später. Gehen wir zu meiner Mutter heute? Vielleicht morgen, inshallah. Ich bin einfach heute kaputt, ich möchte mich ausholen. Drümmern. Kann ich, können wir zu meiner Mutter gehen? Fahr mich, willst du nicht mit zu meiner Mutter? Fahr mich doch einfach dahin. Okay. Am nächsten Tag, was macht er? Durch Zufall, man hat ihn bei der Arbeit angerufen, seine Mutter ist krank. Okay, von der Arbeit ist er zu seiner Mutter gegangen, hat sie eine halbe Stunde besucht, kommt er zurück nach Hause. Wo warst du? Ja, ich war bei meiner Mutter. Deine Mutter, wie geht's dir, Hajja? Ist dir gut? Geht ihr gut? Hast du deine Mutter gesehen? Geht's dir? Okay, nimmt ihr ihre Tasche? Samaikum, ich gehe zu meiner Mutter. So kann man Probleme nicht lösen. Also, nerv ihn nicht, damit er dich nicht hasst. Wenn er heute keine Lust hat. Und guck mal, ich will nochmal über diese Ruhestätte sprechen. Unser Zuhause. Ich weiß nicht, wie viele von euch so ihr eigenes Zimmer haben. Aber es gibt nichts Schöneres, als wenn man so seine eigenen 4 Wände hat, wo man einfach so sich dieses abschalten. Ich möchte jetzt alleine sein. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat dir dein Zuhause als Ruhestätte gemacht und deine Frau als Ruhestätte gemacht. Ja? Kommt der Mann von der Arbeit, total genervt. Salam alaikum, setz dich hin. Tee, ein bisschen trinken. Was ist mit dir los? Lass mich bitte ein bisschen. Was ist los? Geht's dir nicht gut? Erzähl's mir. Lass mich bitte ein bisschen. Was ist los? Ich kenne dich doch. Dir geht's nicht gut. Ja, lass mich doch ein bisschen in Ruhe. hatte ich immer geschlagen. So sind manche Frauen. Direkt, wenn die Tür aufgeht, direkt auf den Mann. Lass ihn. Wenn er genervt ist von Arbeit, lass ihn eine halbe Stunde, eine Stunde, dass er sich ausruhen kann. Also sie sagt zu ihrer Tochter, diese gläubige, gute Frau, nerv ihn nicht, damit er dich nicht hasst. Weil er wird dich hassen, wenn du ihm die ganze Zeit auf den Nerven gehst. Gib mir, schick mich, bring mich. Immer mit der Ruhe. Subhanallah. Und wenn er sich dir nähert, tu auch das Gleiche. Dass, wenn er deine Nähe möchte, auch die Nähe. Sei nicht eingebildet, sei nicht, warum? Weil er wird auch zwei, dreimal und dann wird er auch deine Nähe nicht haben wollen. Also nicht immer mit Liebe alles machen, ne? Liebe. Und wenn er den Abstand sucht, gib ihm den Abstand. Und das ist, was ich gerade gesagt habe, dass wir manchmal Menschen, wenn wir von der Arbeit kommen, wenn wir von der Schule kommen, manchmal auch brauchen wir ein bisschen Abstand. Wie oft kommt der Vater vielleicht nach Hause, kommt der Junge, direkt, Papa, ich, oh, Alhamdulillah, du bist gekommen, ich brauche 10 Euro, wir gehen schwimmen. Sagt er, schwer, ne, langsam, kennt ihr oder nicht? Also wenn jemand von der Arbeit kommt oder so, ist ein bisschen genervt, ein bisschen so, es gibt Wege, glaubt es mir. Wenn du kommst, sei Michael. Nehme ich in die Jacke, nehme ich in die Tasche, häng dich auf, tue ich ihm ein bisschen was zu trinken, lege ich ihm das Essen, setze ich mich zu ihm, rede mit ihm langsam und dann wird er sich wohlfühlen. Und dann kannst du mit über diese Sachen reden. Also, das ist so wichtig, was die Frau sagt zu ihrer Tochter. Bewahre sein Ohr, hört mal zu, bewahre sein Ohr, seine Nase und sein Auge. Was verstehen wir darunter? Bewahre sein Ohr, dass er von dir nur Gutes hört. Ha? Nicht fluchen morgens, fluchen abends, fluchen. Nein, dass er von dir nur Gutes, Schönes. Das hat mit Benehmen natürlich nichts zu tun. Ha? Guck mal, was sie zu ihrer Tochter sagt. Dass er nur Schönes und Gutes von dir hört. Und was seine Nase angeht, dass er von dir Schönes riecht. Ha? Nicht wie die Frauen, manche kocht den ganzen Tag Zwiebeln und so und Knoblauch und dann kommt die dann ins Bett voll nach dem Geruch. Nein, dass er nur gut, Schöpfer Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lernt von ihm, dass bevor er nach Hause gegangen ist, wenn er von der Reise gekommen ist, er hatte ja kein Telefon damals, aber er schickte jemand nach Hause, sagte Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ist angekommen, der ist in die Moschee gegangen, in einer halben Stunde bin ich zu Hause. Dann hat sich seine Frau für ihn vorbereitet. Ja? Wenn die Wohnung nicht aufgeräumt ist, hat sie ein bisschen aufgeräumt, hat sich schön für ihn gemacht, um ihn schön zu empfangen. Und Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hat das mit Weisheit gemacht. Warum? Er wollte nicht einfach reinplatzen. Vielleicht ist sie in einer Situation, die ihr vielleicht peinlich wird, oder? Also hat er so diese Zeit gelassen, damit sie sich vorbereitet kann auf ihn. Das ist Weisheit von Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. So sollen wir auch sein. Schick ein SMS, wenn das teuer ist. Oder hast du eine Flatrate? Ruf an. Salam alaikum, ich bin unterwegs. Ich bin in einer halben Stunde, ich bin in einer Stunde da. Dann kann die Frau sich vorbereiten auf dich. Ne? Und was seine Augen angeht, dass er nur Schönes von dir sieht. Schönes von dir sieht. Zieh dich schön an, mach dich schön. Kennt ihr noch die, über die Frauen, über die wir gesprochen haben? Diese Frau, wo die gesagt hat, messu arna, wa rihu rihu zarna. Also seine Berührung. Und das Leben mit ihm ist so schön, wie die Hasen zusammen leben. Und er riecht total gut, er duftet total gut. Also das sind auch wichtige Eigenschaften. Viele Menschen denken, nein, meine Frau muss schön sein, die muss so aussehen, die muss ihre Haare machen. Und er kommt schwitzend nach Hause, setzt sich hin und duscht einmal in der Woche. Nein, du und du, beide müssen das tun. Subhanallah. Und Alhamdulillah, dass wir das auch in unserer Religion haben. Rasul Sallallahu hat gesagt, die Reinheit ist sozusagen die Hälfte der Religion. Und du bist als Muslim, du wäschst dich fünfmal am Tag. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, als er gesagt hat, wenn einer vor seinem Haus einen Brunnen hätte und jemand würde sich fünfmal am Tag in diesem Brunnen waschen, würde er nach irgendwas Schlechtes riechen? Nein. Das ist das Gebet, das ist der Muslim, der sich fünfmal am Tag wäscht und rein ist. Also, letztendlich, die Ehefrau die sich für ihren Mann bemüht, hat die gleiche Belohnung wie jemand, der zum Krieg geht und im Krieg fällt. Ein Hadith, dass eine Frau zu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam gekommen ist und sich beschwerte, sagte sie, die Männer gehen und kämpfen fi sabilillah und sterben und wir Frauen sitzen zu Hause. Er hat gesagt, nein, sei eine gute Frau, sei eine gute Ehefrau, dann wirst du belohnt, genauso wie ein Mann, der im Krieg gefallen ist. Also. Und viele Frauen sind in bestimmten Situationen stur, sehr stur. Okay, bügelst du mir bitte mein Hemd? Wieso? Machst du mir Essen? Wieso? Tust du das? Wie immer, die ganze Zeit diese Streitereien. Wieso? Warum? Wieso? Warum macht man Essen? Damit wir essen. Ha? Es gibt manche, die sind wirklich sehr stur. Wenn du die fragst in kleinen, immer diese Streitereien. Wieso? Will ich nicht? Mache ich nicht? Tue ich nicht? Nein. Gehorsam sein, wenn die Frau ihrem Mann gehorsam ist, das ist ein Weg, Frieden zu Hause zu stiften. Natürlich immer in guten. Und wir wollen nicht, weil viele auch europäische Mädchen oder Mädchen hier in Deutschland aufgewachsen sind, immer denken, es gibt immer diesen Streit zwischen Mann und Frau. Das hörst du immer. Ja, unterdrücken und die Männer, die kommen aus was weiß ich, welche Länder, die sind nicht erzogen oder sind nicht modern. Oder nein, wir reden hier, wenn ich darüber rede, merkt euch das, ich rede immer über diesen gläubigen Mann und über diese gläubige Frau. Darüber rede ich. Ein Mann, der Allah fürchtet. Und es gibt viele Diskussionen. Manchmal kriege ich auch Zettel oder Anrufe und wir reden über Situationen. Da gibt es Frauen, wenn die reden, da kommt so viel Hass. So viel Hass. Nee, ich kenne die Geschichte von der Nachbarin, die ist geschieden. Ihr Mann hat das mit dir. Ja, okay, wenn er das gemacht hat. Aber es heißt ja nicht, dass alle so sind. Wir können ja nicht alle Menschen in einen Topf werfen. Es ist traurig. Aber wir wollen dahin, warum reden wir darüber? Dass du erstmal eine Frau suchst, die gläubig ist. Und dass du, bevor du diese Frau suchst, sei du auch gläubig. Dann wird das eine mit dem anderen passen. Inshallah. Inshallah. Lass uns jetzt über Kleinigkeiten reden und inshallah, dann machen wir eine Diskussion. Wichtig ist in der Ehe, und ich wollte diese Rechte des Mannes und die Rechte der Frau nicht in zwei teilen. Weil ich finde, das eine fließt in dem anderen ein. Was ich finde wichtig, die Aufgabe des Mannes, dass er seiner Frau die Möglichkeit gibt. Zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلْيُنْفِقْ كُلُّ ذِي سَعَةٍ مِنْ سَعَةٍ. Derjenige, der Geld hat, der, wie wir sagen, besser lebt, der hat genug Geld, soll er seine Frau auch geben davon. Wenn sie, die Frauen sind ja verrückt nach Gold und nach Seide und nach so, wenn sie, gib ihr das, gib ihr das. Ha? Also, das Recht des Mannes oder das Recht der Frau ist, dass der Mann auch ihr Geld genug gibt für das, was sie braucht. Wenn er mehr hat, kann er auch geben. Wichtig. Das Zweite und das Allerwichtigste, finde ich von allem, ist, dass er sie vom Höllenfeuer bewahrt. Allah subhanahu wa ta'ala, habe ich gestern noch gesprochen, hat gesagt, o ihr, die Gläubigen, bewahrt euch oder hütet euch vom Höllenfeuer und eure Angehörigen. Und ich habe gesagt, dass gestern eure Angehörige heißt ja nicht nur deine Mutter, dein Vater, nein. Ahlikum im Arabischen beinhaltet die Gemeinde, Angehörige, sei es eine Gruppe, die Stadt, es kann auch ein Dorf sein. Also du bist gefragt, alles was da drumherum ist und letztendlich die Leute, Al-Aqrabin, sei es deine Mutter, dein Bruder, deine Tochter, deine Schwester, die sind natürlich die Ersten, mit denen du anfängst. Also das Recht der Frau ist, dass der Mann sie dahin führt, wo sie später in die Jannah, inshallah, kommt. Und die Frau kann auch durch den Mann in die Jannah kommen, wenn sie gehorsam ist. Guck mal heute, wenn einer von uns, die Verheirateten, zur Moschee geht oder in die Moschee geht, sie kommt, bügelt ihm sein Hemd, bereitet ihm seine Jacke, tut ihm seine Schuhe und seine Socken. Er kommt und zieht sich an und geht zur Moschee. Sie hat die Absicht in ihrem Herzen, dass sie sagt, ja Allah, ich mache ihn schön für dich. Er geht jetzt in die Moschee, hier bitte, nimm ihn, dein Diener, ich mache ihn schön für dich. Das ist eine Belohnung. Der Mann sitzt mit seiner Frau. Bevor er angefangen hat zu essen, ja, gibt es ja manche so, die Frau ist nur in die Küche gegangen, um den zweiten Teller zu holen, schon vorbei. Da war schon alles weg. Nein, aber Rasulullah sallam sagt, der Mann, der bevor sie angefangen hat zu essen, nimmt er das erste Stück und tut ihr das in ihren Mund, wird dafür belohnt. Masha'Allah. Masha'Allah. Und nimmt diesen Hadith, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Viele denken, wir schämen uns. Rasulullah hat gesagt, und Rasulullah schämt sich mehr als alle. Rasulullah sagt in einem Hadith, fi budai ahadikum sadaqa. Wenn der Mann und die Frau die Ehe vollziehen, ihr wisst, was ich meine, werden die dafür belohnt. Sahaba gucken und Rasulullah und sagen, was? Dafür gibt es auch eine Belohnung? Sagt sie, ja. Was meint ihr, wenn er das im Verbotenen tun würde? Verstanden? Wenn er jetzt mit einer Frau unehelich ist und er geht mit ihr, wird er dafür bestraft oder nicht? Also wenn er das im Guten tut und im Erlaubten tut, wird er dafür belohnt. Seht ihr, wie gut die Ehe ist und wie viele gute Sachen da reinbringen? Also die Frau, sie kann auch zum Beispiel ihren Mann vorbereiten, ihm Essen geben und sagt, ich habe das Essen für ihn gemacht, ja Allah, damit er stark wird, damit er dir dienen kann. Nicht, ah nee, ich bin deine Sklavin, seitdem ich dich kenne, ich koche nur für dich und ich putze nur für dich. Nein, wir müssen diese Aufgaben verstehen. Und wenn wir, also ich finde, und das ist wichtig, der Mann kann auch zu Hause helfen. Der Mann kann auch zu Hause helfen. Glaubt es mir, die Frau wird sich freuen, wenn du mal das Essen, wenn sie das Essen hingelegt hat und ihr seid fertig mit dem Essen, dass du selber aufstehst, du nimmst die Teller und nimmst einen Lappen. Was bist du denn? Don Juan oder wer bist du denn? Was war's denn? Rasulullah selber hat zu Hause gefegt und hat sauber gemacht und hat getan. Warum können wir das Männer nicht tun? Wir nehmen, warum können wir das nicht tun? Und glaub es mir, wenn sie aufstehen würde, will, sagst du nein. Bleib heute sitzen. Du hast schon gekocht, du hast gekocht. Und nimm das. Das ist eine schöne Geste. Und das, weißt du, die Liebe braucht ein Feuer. Das ist das Feuer der Liebe. Damit diese Liebe immer bleibt. Denkt nicht, weil wir Muslime sind, dürfen wir nicht lieben. Aber wir lieben für Allah. Du liebst dein Kind, du liebst deine Frau, du liebst dein... Für Allah. Ich liebe das für Allah, weil Allah ist der Grund dafür, dass ich diese gute Frau geheiratet habe. Allah ist der Grund dafür, dass ich dieses gute Kind habe. Das Geld, was ich habe, ist Allah immer der Grund. Deshalb liebe ich das immer für Allah. Subhanahu wa ta'ala. Also, wichtig ist, dass wir nicht immer stur in diese Sachen reingehen. Tisa, gibt es ein Problem, gibt es das? Versuch es zu lösen, in Ruhe gehen. Und mit einem schönen Ton. Männer, die immer laut sind und immer, yani manche Menschen, du siehst, der ist ein gläubiger Mensch. Und manchmal nimmt er Worte in seinem Mund, dann denkst du, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann er, yani, du schämst dich. Du als junger Mann, wenn du ihn hörst, schämst dich. Und du siehst ihn auf der Straße, streitet er sich mit dem oder mit dem und benutzt die schlimmsten Worte. Nein. Wir Muslime müssen lernen, uns zu benehmen. Und ich habe gestern was gesagt, ihr wart nicht dabei, ich sage das noch einmal. Für jeden. Wir brauchen eine Sache. Jeder hat es nötig, erzogen zu werden. Erzogen zu werden, das muss ihm gewährt. Jeder braucht eine Erziehung. Sei es der Professor, sei es der Schüler, sei es der Doktor, sei es der Bäcker, sei es der Metzger. Jeder von uns braucht eine Erziehung. Und diese Erziehung war eine Aufgabe des Propheten Muhammad s.a.w. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم. التزكية diese Läuterung. Was verstehen wir unter Läuterung? Läuterung heißt dieses sich verbessern, sich ändern, an sich arbeiten. An sich arbeiten. Nicht einfach so stehen. Ich bete, ich mache, aber ich bin immer noch der blöde Kerl und der schlimme Kerl von vorher. Nein. Ich bin ein anderer. Wallahi al-Azim, gestern, als ein paar Leute zu mir gekommen sind, und vielleicht einige von euch haben auch die Deutschen gesehen, die Muslime geworden sind. Wenn du den siehst, du siehst den Islam in Person. Nicht nur sein Bart, sein Umgang, die Art, wie er redet, die Art, wie er geht, die Art, wie er sich anschaut, die Art, wie er sich hinsetzt, die Art, wie er vor Allah subhanahu wa ta'ala steht. Die Religion hat ihn erzogen. Sie hat aus ihm einen anderen Menschen gemacht. Das habe ich gestern beobachtet und sagte ich, Subhanallah, der die Menschen so auf diese Art und Weise recht leitet. Das müssen wir auch bei euch sehen. Bei jedem von uns muss man das sehen. Diese Religion, diese Güte. Schuf, Musa a.s., als er geflohen ist von Pharao von Ägypten und ist zu einem Dorf gegangen, das war ein Dorf, was aus dem Bereich von der Macht von Pharao war. Und dann kamen diese zwei Frauen, die ihn um Hilfe gebeten haben, eine lange Geschichte. Aber ich will nur dieses sagen. Als die Tochter kam und sagte zu Musa, mein Vater lädt dich ein, um sich bei dir zu bedanken, dass du uns am Wasser geholfen hast. Guckt mal, wie die Geschichte sagt. Als Musa zu diesem Mann gekommen ist, hat er gesagt, aus seinem Gesicht konnte man die Güte erkennen. Ein Mann siehst du denn von Weitem und sagst, MashaAllah, was ist das für ein? Diese Güte, die wollte aus seinem Gesicht sprengen und reden, wie gut dieser Mensch ist. Das müssen wir haben, diese Güte, nicht nur im Herzen versteckt, das was in deinem Herzen, meinem Herzen und deinem Herzen, das weiß nur Allah. Ich weiß nicht, wie gut dein Herz ist. Ich vermute, weil ich dich hier in der Moschee sehe, dass du jemand bist, der Allah fürchtet. Aber was in deinem Herzen ist, weiß ich nicht. Das weiß Allah. Deshalb müssen wir nicht immer, in der Moschee, aber du weißt ja nicht, was er tut. Du weißt nicht, was in seinem Herzen ist. Vielleicht dieser Mensch, über den du lästerst, ist besser als du. Deshalb läster nicht. Lass das sein. Und diese Vermutungen immer, ich vermute, nein, lass es sein. Guck mal, Isa ibn Maryam, a.s.w., sieht mit seinen eigenen Augen, wie ein Mann am Klauen ist. Dann geht er zu ihm und sagt, ja, Abdullah, tu das nicht. Wieso klaust du? Dann sagte man zu ihm, bei Allah, der mich geschaffen hat, ich habe nicht geklaut. Was sagt Isa zu ihm? Weil er den Namen des Allmächtigen in seinem Mund genommen hat und gesagt, du hast die Wahrheit gesprochen und meine Augen haben mich betrogen. Subhanallah. Dann seht ihr, diese ganzen Sachen, auch in Bezug auf die Frau, viele Frauen sagen heutzutage, dem Mann darf man nicht vertrauen. Ja, was willst du, eine Ziege heiraten? Kannst du ihr besser vertrauen? Oder was? Ja, wie kann ich jemanden heiraten, den ich nicht vertrauen kann? Das ist schon eine gescheiterte Ehe. Wenn ich jemanden heirate, dem ich nicht vertrauen kann, das ist schon ein Problem. Nein, wir müssen uns ändern und wir müssen an uns arbeiten. Und wir müssen diese Fehler, guck mal, es gibt keiner von uns, der behaupten kann, dass er perfekt ist. Mein Name ist Nobody. Nobody is perfect. Und mein Name ist Nobody. Ne? Oder wie war das? Ne? Ich weiß nicht, habe ich mal gelesen. Also niemand ist perfekt unter uns. Deshalb arbeite daran. Und ich finde das schön, als ich in meinem Wissenschaftenstudium studiert habe, ich habe einen Satz von Korczak gelernt, der so schön ist und der passt für den Islam. Der sagt, ein guter Erzieher und ein guter Mensch ist derjenige, der immer, wenn er Fehler macht, immer wieder daran arbeitet, um diese Fehler zu beseitigen. Ja? Nicht immer der Mann, weil er mächtig ist, weil er Geld hat, weil er der Mann ist zu Hause. Wenn die Frau einen Fehler macht, es wird geschrien und es wird Theater gemacht und es fliegen die Schuhe und die Zahnpasta und die Dosen hinterher, ne? Weil sie ja einen Fehler gemacht hat. Aber wenn der Mann zu Hause, einen Fehler gemacht hat, es wird gerechtfertigt. Ich habe das getan, nein. Beide gleichstellen, könnt ihr glücklich sein. Und ich will euch sagen, eine Sache. Jemand ist zu mir gekommen, letzte Woche, nachdem wir über die Heirat und alles gesprochen haben, haben mir gesagt, weißt du was, ich hatte oft das Diskussionen mit meiner Frau über bestimmte Sachen. Und seitdem ich das gehört habe, was du gesagt hast, habe ich angefangen, bestimmte Sachen einfach so ein Auge zu drücken und einfach anderes daran zu gehen. Und dann sagte meine Frau, spricht mich darauf an und sagte zu mir, was ist mit dir los? Was ist los? Er sagte, ja, Rasulullah, ist mit dieser Situation so umgegangen und der ist so, Saf, ich will ein guter Muslim werden. Und sagt er, auf einmal ist Frieden zu Hause eingekehrt. Alhamdulillah. Also lernt, warum sitzen wir hier und warum reden wir über diese Sachen? Damit wir uns verbessern, damit wir uns verändern, damit wir gute Muslime werden und damit wir, und das ist wichtiger, glücklich werden in unserem Leben. Echt, wer hat das mehr verdient, als ein Muslim glücklich zu werden? Wollen wir nicht glücklich werden? Wollen wir nicht eine Frau heiraten, mit ihr glücklich leben? Kinder haben, mit denen glücklich werden? Der Glückliche ist derjenige, der, wenn er geheiratet hat, er liebt seine Frau, und weil er seine Frau liebt, sage ich euch jetzt, er liebt auch ihren Vater und er liebt ihre Mutter. Weil er seine Frau liebt, liebt er ihre Familie und er liebt alles, was sie hat und was sie macht und was sie tut. Das ist, was wir brauchen. Und ich kenne viele Geschichten, wo du siehst, Leute, weil er die Frau nicht mag, er hasst ihre ganze Familie. Und jeden Tag verflucht er ihren Vater und ihre Tochter und was ich alles Mögliche. Subhanallah. Nein, der gläubige Mensch ist derjenige, der alles mit Demut macht, mit Liebe macht, mit Furcht macht und mit Respekt. Das ist wichtig. Noch zwei Punkte. Das Beste und Wichtigste ist, Rasul sallallahu alaihi hat gesagt, innama ta'atu bil ma'ruf. Und wenn du den Koran liest, es gibt kaum eine Stelle im Koran, wo dieses Wort al-ma'ruf nicht genannt wird. Und guck mal, Surat al-Baqarah, wenn du die nimmst, von der Ayah, wo al-talaqu maratan, also diese Stelle, wo schon über die Ehe gesprochen wird, bis das beendet wird, ich denke, dieses Wort al-ma'ruf kommt bestimmt 30 Mal drin vor, wenn ich mich nicht irre. Ma'ruf, was heißt das? Im Guten, im Rechten. Im Guten, im Rechten. Und Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt dir, wenn deine Frau dir gehorsam sein soll, sie kann dir nur gehorsam sein in dem Bereich, wo sie es kann. Nicht aufzwingen. Sie kann da gut sein, sie kann da gehorsam sein. Es gibt andere Bereiche, wo sie ein bisschen vielleicht nicht so gut sein kann. Lass ihr die Möglichkeit. Immer Möglichkeiten lassen und Platz lassen. Und das Wichtigste noch, Spaß haben. Spaß haben im Sinne, dass du nicht derjenige bist, draußen mit deinen Freunden und lachen und gehen und tun und spenden und ausgeben und machen und zu Hause, Assalamu alaikum. Ich habe heute keinen Bock zu kochen. Können wir eine Pizza bestellen? Bist du bescheuert? Eine Pizza bestellen? Das können wir uns doch gar nicht leisten. Aber draußen, er hat jetzt eine Runde an seinen ganzen Freunden ausgegeben. Nein, sei spendabel und sei jemand, der Spaß mit seiner Frau hat. Rasul sallallahu alaihi wasallam, auf einem Krieg unterwegs, sagt zu den Soldaten, geht vor. Und er macht ein Rennen mit seiner Frau. Diese Grüße, Rasul sallallahu alaihi wasallam, kannst du dir das vorstellen, dass er mit seiner Frau Spaß macht? Einmal waren so Soldaten von einer anderen Stadt gekommen, haben irgendwelche Kriegsspiele gemacht und so. Und Aisha radiallahu anha, guck mal diese Liebe, mashallah. Er steht und sie tut ihr Kind auf seiner Schulter und schaut sich die Leute, die da diese Kriegsspiele machen, mit ihren Schwertern und mit ihren Pferden, und sie schaut sich das an. Und Rasul sallam guckt zu ihr und sagt, und hast du genug? Sollen wir zurück nach Hause gehen? Sagt, nein, nein, nein, lass uns noch ein bisschen. Das ist die Liebe. Das ist schön. Ja? Die Frau braucht das. Die Frau braucht jemanden, der locker ist. Nicht jemand, der immer streng ist. Jemand, der Spaß machen kann. Jemand, der ein gutes Wort legen kann. Jemand, der heute zum Beispiel mit einer Rose nach Hause kommt. Warum nicht? Die Frauen, die sind verrückt nach solchen Sachen. Morgens, wenn du zur Arbeit gegangen bist und sie schläft noch, ein kleiner Zettel. Assalamu alaikum. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Und lässt das da liegen und so. Glaub es mir, ihr Tag ist der schönste. Bist du bei der Arbeit, hast du Pause. Ruf an, Assalamu alaikum, wie geht's dir? Ich vermisse dich. Hä? Wir haben uns doch heute Morgen gesehen. Na? Manche würden das ja so sagen. Hä, wieso rufst du an? Du hast mich geweckt. Ja, nein. Also, Assalamu alaikum, wie geht's dir? Ich vermisse dich. Inshallah wird der Tag heute ganz schnell vorbeigehen. Wir sehen uns nach dem Tag. Diese Sachen, wenn ich die euch sage, viele Menschen wissen das gar nicht. Wissen gar nicht, dass in einer Ehe und in Aber das ist das Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. So hat er gelebt mit seinen Frauen. So war er, sallallahu alaihi wa sallam. Er hat mit seinen Frauen Spaß gehabt. Und er war derjenige, der eine Religion verbreiten wollte. Er war derjenige, der Koran erklären wollte. Er war derjenige, der Feinde bekämpfen musste. Er war derjenige, der Menschen erziehen wollte zu guten Muslimen. Und trotzdem hat er die Zeit gefunden, zu seinen Frauen, ihnen zuzuhören, mit ihnen Spaß zu haben. Das müssen wir auch. Warum nicht? Und ich habe euch letztens noch erzählt über diesen Mann, wo seine Frau sich total gewundert hat. Ihr Mann ist ernst. Seitdem sie ihn geheiratet hat, hat sie ihn nicht ein einziges Mal lachen hören. Plötzlich steht er vor dem Haus mit ein paar Leuten und voll am Lachen. Seine Frau guckt aus dem Fenster, wer ist mein Mann? Der kann ja lachen. Ja, Mann, lachen wir. Also, locker sein. Und ich will euch was sagen, vielleicht trete ich irgendjemand auf die Füße, aber ich sage das. Viele von uns, bevor sie gläubig oder religiös geworden sind, sind die Profis und die Meister, was angeht. Zum Beispiel, wenn die Tochter von ihrem Vater was will, sagen wir so, die will auf eine Hochzeit gehen oder die will das Kleid oder das Kleid haben. Die besten Pläne schmiedet sie und diese Heimtücke und diese Heimtücke und was weiß ich was für Wörter. Und warum? Sie will ihr Kleid haben, unbedingt. Und sie macht das. Und der Mann genauso, wenn er, weil er so will, Gott bewahre uns davor, die eine Frau will und er will sie anmachen, der geht und was ich was für Worte und er gibt sich Mühe und er schreibt und macht und tut und. Aber wenn die dann heiraten und er religiös ist, der wird dumm. Keine Rosen, keine Telefonate, keine Briefe. Warum? Jetzt im Erlaubten machst du das nicht? Nein, mach das im Erlaubten. Dafür wirst du belohnt. Also, das haben wir noch, sie vom Müllfeuer zu beschützen. Das ist jetzt, was ich dazu sagen wollte, über die Heirat an sich. Wir haben in der ersten Sitzung darüber gesprochen, über diese 11 Frauen, die sich zusammengesetzt haben. Bei der zweiten Sitzung haben wir das erweitert. Bei der dritten Sitzung haben wir gesprochen über die Wahl der guten Frau, also der gläubigen Frau, der gläubige Mann. Heute haben wir nochmal ein bisschen zusammenfassend gesprochen. Ich möchte mit euch über das, was wir gesprochen haben, wenn jemand was zu sagen hat oder so, soll das auch von den Damen, wenn ihr Zettel habt und so, dass wir jetzt ein bisschen über das, was wir in den letzten Wochen gesprochen haben, zu sagen. Und wenn jemand eine Frage hat zu Heirat, zu irgendwas, soll er das sagen, dann können wir das beantworten. Und können wir kurz darüber sprechen. Hat jemand irgendwas oder keiner will heiraten? Haben wir keine Zettel? Doch, ausgegeben. Fahr mal die Schüssel, vielleicht haben wir das. Die Damen heute sind faul, gibt's nichts von denen. Noch eine Sache, die ich sagen wollte. Gestern und heute wurde ich auch noch danach gefragt. Und Pierre, unser Bruder gestern, war auch sehr sauer darüber, dass gestern Musik gelaufen ist mit Instrumenten. Und das hat ihm schon sehr genervt. Und er kam und hat darüber gesprochen. Ich will euch sagen, und soll jeder sagen, was er will, wenn die Gesetze Allah subhanahu wa ta'ala uns verbieten, bestimmte Sachen zu machen, dann haben wir gefälligst, das zu befolgen. Und die Aufgabe ist, dass wir hier im Hause Allah subhanahu wa ta'ala erst recht seine Gesetze befolgen. Die Musik ist im Islam verboten. Egal, wer was dazu schreibt, dass die erlaubt und dass die Musik ist im Islam verboten. Jetzt kann ich dir sagen, im Koran steht, dass sie verboten ist. Die Sünde des Propheten Muhammad s.a.w. sagt, dass sie verboten ist. Die vier Gelehrten der Schulen, Malik, Abu Hanifa, Shafi'i und Ahmad, auf alle, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihre Seele gnädig sein, sind sich einig, dass die Musik verboten ist. Derjenige, der jetzt kommt und sagt, die Musik ist erlaubt, woher hat er das? Das ist von sich. Er kommt und sagt, dass die Musik erlaubt ist. Aber die ist nicht erlaubt. Derjenige, der Musik hört, das ist sein Problem. Aber er soll nicht anderen sagen, dass sie erlaubt ist. Das ist das eine. Das andere, mit diesem Unterschied. Und es sind noch manche zu mir gekommen, weiß ich noch, da war, ich weiß nicht, letztes Jahr war ja so eine Riesenparty in Düsseldorf, wo die da diese Unterschied und Riesenparty und so. Kamen junge Leute zu mir und möge Allah subhanahu wa ta'ala diese segnen. Ja, guck mal, wenn ein junger Mann von 18 Jahren kommt und fragt, ich habe ein Ticket gekauft und ich habe aber gehört, dass die Musik verboten ist, soll ich gehen oder nicht? Habe ich ihm gesagt, geh nicht. Und meinte zu mir, soll ich den Ticket weitergeben? Natürlich nicht. Schmeiß das weg. Und glaub es mir, Allah subhanahu wa ta'ala wird dich dafür doppelt und dreifach belohnen. Also, Bruder und Schwestern, wenn wir, du und ich, vielleicht Gott bewahren, rauchen oder Musik hören oder Folgendes machen, heißt das ja nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala es erlaubt hat. Also, die Musik ist einfach verboten. Das ist das Gesetz. Und wer Beweise dafür haben möchte, kann ich ihn geben. Aber keiner kann sagen, dass Musik erlaubt ist. Deshalb, auch in einer Moschee, sollten wir zum Beispiel auch das mit den Handys. Teilweise betest du und die ganze Zeit für Melodien. Warum? Bewahre das Haus Allah von der Flöte des Teufels. So hat Rasul die genannt. Mach dein Handy aus, bevor du reinkommst. Oder mach Melodien zum Beispiel, habe ich manche schon gegeben, dieses Ring, kennt ihr diesen Ring, dieses Old Phone, ne? Das reicht. Oder Gelehrten sagen, die hier Stimmen von Tieren, zum Beispiel wenn ein Pferd oder ne? solche Stimmen. Tu das weg, fürchte Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist hier nur ein Klingeln, was dich da dran erinnert oder das dir sagt, dass jemand dich anrufen will. Du sollst ja nicht an der Musik gefallen finden, oder? Also lass es sein. Und je mehr du Allah fürchtest, desto glücklicher bist. Glaub es mir. Ich kann euch sagen, vor neun Jahren, und ich sage euch über mich, ich will nicht über andere Menschen reden, besaß ich 1500 CDs. Aber als Allah subhanahu wa ta'ala mein Herz recht geleitet hat, von heute auf morgen, konnte ich Musik nicht mehr hören. Als ich gewusst habe, dass der Koran, ich habe angefangen, mich mit Koran zu beschäftigen und, habe ich die Kassetten alle weggetan. Alle in Kartons weggetan. Und letztes Jahr habe ich die alle weggetan. Warum? Wenn du für Allah subhanahu wa ta'ala eine Sache lässt, Allah subhanahu wa ta'ala wird dich dafür doppelt und dreifach belohnen. Und was ist die Musik? Guck mal, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran die beschreibt. Und ich kann euch die Stelle sagen, die Stelle ist in Surat Luqman, direkt schon am Anfang. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ بِهِ. Also manche, dieses, was sind die Lieder, die du hörst? Ein bisschen Musik und dann ein paar Texte dazu. Ne? Ich bin der Klaus, das ist gleich 5, ich fühle mich einfach wunderbar, 3, 4, 6, was weiß ich was, das englische Texte. Und der andere redet über, ich bin cool, ich bin das. Und 50 Cent redet über seine Kindheit. Und 30 Cent was ist die Musik? Nichts anderes als das. Oder die anderen, die total behämmert Musik hören. Die ganze Zeit denkst du... Wie hieß die Ayah ganz genau? Auf Arabisch und in deutscher Übersetzung? Also, Surat Luqman ist das. Wenn ihr den Koran, kann ich euch die Nummer auch geben. Surat Luqman ist die. Also Surat Luqman besteht aus, guck mal, das hier. Ja. Und da steht es. Deutsch übersetzt? Aber ich denke, in der deutschen Übersetzung hier wirst du nicht finden. Da musst du, wenn, dann Sahih al-Bukhari nehmen. Vielleicht kannst du das ja selber übersetzen. Ja, kann ich, ja. Aber wenn wir das hier so nehmen, haben wir einen Bukhari? Ja, dann können wir das machen eben. Wir haben noch schön Zeit. Okay, dann können wir das ja machen. Also, und der Hadith des Propheten Muhammad s.a.w., damit wir auch den Hadith nehmen, vor uns halten, Rasul s.a.w. sagt, لَيَأْتِيَنَّ أَقْوَامٍ. Es werden Menschen nach mir kommen, يَسْتَحِلُّونَ. Guck mal, dieses Wort Arabisch, يَسْتَحِلُّونَ. Die Gelehrten sagen, damit wir unsere arabische Sprache verstehen, يَسْتَحِلُّونَ. Das heißt, eine Sache war verboten und sie kamen und haben sie wieder erlaubt. يستحلون. Der hat nicht gesagt, es werden Menschen kommen, Musik machen. Nein, er hat gesagt, يستحلون الحرى والمعازف. Das heißt, sie werden das, was verboten war, wieder erlauben. Die Unzucht, hat er in diesem Hadith die Unzucht gesprochen. Und er hat aber über Maase, das sind diese Instrumente. Das ist dieser Hadith. Und die Surah, Surah Luqman, finde ich jetzt schnell. Ich muss ein bisschen zurück, ich suche den Nur in der Kasse. Da ist doch mein, das ist Nummer. Steht hier die Nummer nicht? Einen Moment, ich gucke mal hier hinten. Die muss so um die 30, 28, 30, denke ich mal. Einen Moment. Generell alle Instrumente? Alle Instrumente, ja. Einen Moment, reden wir jetzt darüber. Luqman, Luqman, Luqman. 31, das ist Surah 31. Also, aus meinem Stand. Also hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wer jemand hier Sahih al-Bukhari auf Arabisch nimmt, Teil 1, 2, Teil 3 muss da drin sein. Teil 3. Müssen aber da sein. Dann können wir auch direkt schon die Übersetzung haben. Also Allah sagt, lass uns das übersetzen. Ich versuche so gut wie möglich das zu übersetzen. Und wenn wir die deutsche Übersetzung haben, können wir auch mit die bitte nehmen. Welche Ayah? Das ist die Ayah Nummer 6. Nummer 6 und 7. ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. Und es gibt Menschen, die durch ihre Worte und das, was sie sagen, die Menschen von dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala abbringen würden, möchten. Und den erwartet eine erniedrigende Strafe. Das ist der erste. Jetzt ist es nicht genug, es ist nicht, nur nicht erklärt. Ibn Abbas, radiallahu anh, sagt, er schwört dreimal, sagt, bei Allah, bei Allah, bei Allah, diese Verse ist offenbart worden, weil sie den Gesang und die Musik verboten hat. Jetzt hören wir zu, wie das weitergeht. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعَهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Und wenn wir ihm, und ich schwöre es euch, ich habe das, was wir gerade besprechen, habe ich mit ein paar Leuten gesprochen, die von Musik so angetan sind, und sie haben mir bestätigt, dass das, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt, stimmt. Hört mal, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Und wenn man ihnen die Zeichen, also die Versen Allah subhanahu wa ta'ala vorliest, heute, die Leute, die Musik hören, wenn du Koran laufen lässt, sag bitte mach leise, mach aus. Kennt ihr sowas? Habt ihr schon sowas erlebt? Ich hab's oft das erlebt. Wenn du den Koran laufen lässt, bitte mach aus, bitte mach leise. Das heißt, in dem Moment, wenn er Koran hört, ist es für ihn sehr schwierig. Er kann den Koran nicht hören. Also, und wenn wir ihnen die Versen Allah subhanahu wa ta'ala vorlesen, geht er und haut er ab, als hätte er in seinen Ohren irgendwas. Es stört ihn, es quält ihn. Und er tut so, als hätte er nichts gehört. Als hätte er nichts gehört. Er will das gar nicht hören. Und glaubt es mir, viele Menschen, die Musik hören, sind so. Und ich habe mit mehreren Leuten gesprochen, wo ich gesagt habe, lass das mit der Musik. Hör Koran und extra machst du den Koran an, wollen sie es leiser machen. Also wo wurde hier ganz genau die Musik erwähnt? Die Musik ist erwähnt, in dem يَشْتَرِي لَهُ الْحَدِيثِ. Bedeutung, ja, aber das ist auch wieder bestimmt. Warte, lass uns gucken, wie das auf Deutsch ist. Al-Anbiya, Sultan, nach 30, ist er noch zurück, ist auf der anderen Seite. Suchhof, Saba, Lahda, Sajda, Banko, Kassassi. Einen Moment. Also. Nummer 6. Hier, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, also hier jetzt Übersetzung. Und unter den Menschen gibt es solche, die leeres Gerede vorziehen, um Menschen ohne Wissen von Allah, Allahs Weg hinweg in die Irre zu führen und damit Spott zu treiben. Solche Menschen hat eine schämliche Strafe. Und wenn ihm unsere Verse verlesen werden, so kehrt er sich überheblich von ihnen ab, als hätte er sie nicht gehört, als wären seine Ohren schwerhörig. So verkünde ihm schmerzliche Strafe. Solche Leute kenne ich. Ja, ja. Die nur Blödsinn reden, und wenn man ihnen was von Koran sagt, dann wollen sie gar nichts hören. Nein, aber Allah subhanahu wa ta'ala, aber hier steht aber... Das ist die Wahrheit. Yashtari heißt, wer kann unter uns heute, wenn jemand am schnellsten Geld verdienen möchte, wo geht er hin? Wird er Sänger oder nicht? Plötzlich hat er eine Scheibe gedreht, ne? Und er ist schon der Reichste, oder nicht? So schnell geht das. Du siehst das ja hier, Deutschland sucht den Dineten, Deutschland sucht den Popstar oder was weiß ich was, ne? Und dann plötzlich Interviews und was weiß ich alles Mögliche. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, yashtari, hier geht es um Geld, hier geht es um Leute, die heute, wie viel kostet eine CD? Wie viel kostet? Ich habe schon lange keine CD gekauft. Wie viel kostet eine CD heute? 6 Euro. 6 Euro? Nur? Album. Nein, nicht Max, ein Album meine ich. 12 Euro. 12 Euro. Nur 12 Euro? Sagen wir jetzt eine CD von, was weiß ich, Hachimiti, was weiß ich, also. Sagen wir so 20 Euro, 22 Euro? Gibt es ja. Okay. Wenn du jetzt überlegst, dass du die CDs, die du kaufst, für 20, 30 Euro kaufst, ne? Du bist auch, eine wird dir nicht reichen. Du wirst bestimmt von dem Sänger und vielleicht, wenn du jemanden, weil Iyaz Billah, wie viele das sagen, vergötterst, ha? Willst du auch seine ganze CDs kaufen. Oder nicht? Ist das nicht so? Es das gibt, ist, was Allah es meint. Es gibt Leute, die kaufen über 200 Euro für CDs. Ja, gibt es auch. Ja, es gibt Menschen, die ich kenne, die geben im Monat 150, 200 Euro für CDs. Also, das heißt, eine Talkshow im Fernsehen mit leerem Gerede. Das ist aber nicht das Gemeinte. Was Volk davon abhält, Koran zu hören. Nein, das ist aber nicht gemeint. Das ist leeres Gerede, das hält Leute davon ab, Koran zu hören. Nein. Hier geht es darum, dass derjenige, der die Musik hört und die dem Koran vorzieht. Das ist damit gemeint. Nein, hier ist die Rede von leerem Gerede. So leerem Gerede, yashtari, lahu al-hadith. Yashtari, kauft, lahu al-hadith. Wenn du die Talkshow guckst, die kaufst du noch nicht. Allah subhanahu wa ta'ala hier redet über Kaufen. Yashtari lahu al-hadith. Und wie gesagt, die Überlieferungen über Rasul sallallahu alaihi wasallam machen das auch deutlich. Jetzt, lass uns, damit wir unsere Gehörer ein bisschen verstehen. Wenn wir über Verbotenes und Erlaubtes im Islam reden, gibt es drei Sachen. Erstmal den Koran, natürlich. Wenn ich im Koran suche, habe ich nicht gefunden. Dann haben wir die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haben wir die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht gefunden, kommt die Gelehrten und die Sahaba, wie die diese Religion verstanden haben. Wenn sie sich im Konsens sind, dass die Musik verboten ist, da kann jeder von uns sagen, was er will. Wo hast du das her? Ich kann dir sagen, Rauchen ist jetzt erlaubt. Es steht doch nicht im Koran und das Rauchen ist verboten. Es steht nicht. Aber es stehen andere Sachen, die darauf hinweisen, dass es, zum Beispiel gestern kam ein Mann zu mir und dachte zu mir, bitte, ich brauche einen Zettel und einen Beweis dafür, dass Schweinefleisch im Islam verboten ist. Subhanallah. Wenn Menschen anfangen, da zu suchen und nachzubohren, du kannst deine Religion nicht mehr leben. Allah subhanahu wa ta'ala hat das verboten. Warum nehmen wir von den Gelehrten, warum nehme ich von Ahmad und von Malik das und das und das? Und wenn er sagt, dass die Musik verboten ist, akzeptiere ich seine Meinung nicht. Aber das ist nicht seine Meinung, das ist die Meinung, die er vertritt. Was sagt Malik, zu der Musik? Hat er die erlaubt? Niemals. Niemals hat er die erlaubt. Also die Leute, die danach kommen, das sind diese Modernisierer im Islam oder lass uns das sagen, Reformer im Islam. Sie wollen eine neue Religion machen. Aber unsere Religion ist eine Religion, die auf dem stützt, was Rasul sallam gesagt hat. Und guck mal, Pierre gestern hat das gesagt, aber wir hören das nicht. Wenn du und ich sich über eine Sache streiten, sie geht zu Allah und seinem Propheten. Da gucke ich, was hat Allah gesagt, was hat sein Prophet gesagt. Und wenn Ibn Abbas, der Gelehrteste aller Gelehrten im Islam, man hat ihn genannt ein Meer vom Wissen, Bah oder Har, hat gesagt bei Allah, und ich wundere mich darüber, dass er dreimal schwört bei Allah, dass die Musik verboten ist. Hat es nicht gereicht, wenn er sagt bei Allah? Nein, er schwört in den Hadith dreimal, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Verse offenbart hat in Bezug auf die Musik. Und aber es ist doch schwer einzusehen, dass ein Nasheed mit Musik die jungen Leute von Popmusik wegbringen und bringen sie dazu, Allahs Allmächtigkeit zu preisen. Wieso? Dass die vom Glauben wegziehen sollen? Okay, ich gebe dir ein Beispiel dafür, dass das, was wir sagen, auch nicht stimmt. Ich habe Leute gesprochen und Allah ist mein Zeuge, ich lüge euch nicht an. Nachdem diese Party war da in Düsseldorf und die Musik gemacht, also die haben ja einen Schild gemacht mit Musik. Hip-Hop. Ich weiß nicht, was das ist, ich war nicht da. Aber die haben da Musik gemacht und die haben Allah, Allah, Rasul, aber mit Musik. Und die Musik, die da war, das waren auch Melodien von englischen Rapper und so. Die haben die Melodie genommen und haben einfach die Worte genommen. Ich habe dem Jungen gesagt, ich sage immer, sei ehrlich zu mir. Gab es nicht Mädchen und Jungs, die runtergegangen sind in die Halle und getanzt haben? Hat mir gesagt, ja. Also das eine führt zum anderen. Das eine führt zum anderen. Ich habe eine Schied zu Hause. Wenn du die hören würdest, du würdest Allah fürchten. Weil er dich an Allah erinnert, weil er dich an Muhammad sallallahu alaihi wasallam erinnert, weil er dich an deine Religion erinnert. Aber, und ich kann, Sami Youssef heißt er, der Bruder, möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und ihn recht leiten. War ich in Jerusalem, diese Sache habe ich mit meiner Frau erlebt. Bin ich, wir haben eine Dora gebetet in Al-Aqsa und sind wir rausgegangen, wir wollten zum Bus. Meine Frau wollte sich was kaufen, ich stand da, habe ich gewartet. Und im Gegenüber war ein Geschäft, was Koran verkauft hat und hat diese Musik laufen lassen. Dann ging es die ganze Zeit, tak, tak, bum, bum, was weiß ich, Allah, tak, bum, ich weiß nicht. Das ging mir so auf die Nerven. Ich schwöre es, das ging mir so auf die Nerven. Meine Frau und ich, wir haben uns angeschaut und gesagt, mein Gott, das ist ja unerträglich. Wir sind 10 Meter weitergegangen, da war ein Geschäft, der Koran gemacht hat. Bei Allah subhanahu wa ta'ala, meine Frau und ich, wir haben zur gleichen Zeit gesagt, Alhamdulillah. Als wäre so eine Last von uns runtergegangen. Der Name Allah subhanahu wa ta'ala soll sich nicht mit Musik vermischen. Das ist die Sufis, die drehen durch und drehen und sagen, nein, Allah subhanahu wa ta'ala hat dir gesagt, wenn du mich anbeten möchtest, mach das wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht. Sonst hättest du ja Allah anbeten können, wie du willst. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, als er wollte, dass wir ihm dienen, hat er uns wem? Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschickt, damit er uns unseren Glauben beibringt und uns zeigt, was gut ist und was schlecht ist. Und er hat sallallahu alaihi wasallam, er war ein vertrauenswürdiger Mensch. Amin. Es gab nichts, was dich vom Weg abbringen würde, ausgelassen. Er hat dich davor gewarnt. Und es gab nichts Gutes für dich, was er dir verheimlicht hat oder ausgelassen hat. Sallallahu alaihi wasallam. Deshalb dieses immer Suchen in Verboten, das sind Leute, zum Beispiel jemand, wie wir gerade gesprochen haben über die Ehe, er sagt 4-5 Mal zu seiner Frau, du bist geschieden, die Sache ist geklärt, Allah subhanahu wa ta'ala hat die im Koran geklärt und er ruft den Gelehrten, ja was soll ich denn machen? Der Gelehrte sagt zu ihm, ich kann die dir nicht mehr halal machen, die ist schon nicht mehr deine Frau. Was macht er? Ruft er dann andere Leute an. Leute, die Religion so und so verkrümmen. Geht er, assalamu alaikum. Ich habe Streit mit meiner Frau. Gib mir 50 Euro und wehe dir, du tust das noch einmal. Ja, das ist Tatsache. Das sind keine Geschichten, das ist die Wahrheit, die Realität. Ein Mensch, der Allah fürchtet, geht den geraden Weg. Und er guckt nicht nach links und nicht nach rechts. Qala Allah, qala Rasuluh, sami'na wa ata'a. Wir haben gehört, wir folgen. Und ich will euch sagen, die Fürst Allah subhanahu wa ta'ala hat eine Person, ein Mensch hat die gemacht und dargestellt, wie sie wirklich sein soll. Als ein Krieg war, hat er 3 Gefangene genommen, hat sie festgehalten und er wollte sie gerade peitschen. Da kommt ein Mann zu ihm reitend und sagt, stopp, stopp, stopp, stopp. Rasul sallallahu alaihi wasallam hat verboten, das waren die Ansar, diese Menschen Unrecht zu tun. Ittaqillah, fürchte Allah subhanahu wa ta'ala. Wisst ihr, was dieser Mensch gemacht hat? Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Er hat sich auf den Boden geworfen und hat sein Gesicht auf den Boden geworfen. Und das war für ihn Ittaqillah. Das war für ihn, fürchte Allah subhanahu wa ta'ala. Indem er sich niedergeworfen hat. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala und seine Prophet was verboten haben, was habe ich denn dazu sagen? Safi, ich folge. Aber wenn du Wege findest, Menschen, heute Diskussionen führst du, kommt er zu mir, Rauchen ist nicht verboten, ist Mako. Wo ist dein Beweis? Ein Buch. Mache ich das auf? Von irgendeinem Mensch, der geschrieben hat, ein Modernisierer oder was weiß ich was, ja, das Rauchen wird im Koran nicht erwähnt, dann, subhanallah, so können wir unsere Religion nicht verstehen. Ich sage euch, wer glücklich leben möchte, befolgt die Sunna des Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alles andere ist nichts. Und ich bewundere Menschen wie Pierre Vogel. Das ist ein Beispiel dafür, für Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala recht geleitet haben und sie sind den geraden Weg gegangen. Nicht nach links, nicht nach rechts. Er bestimmt hat ein ganz anderes Leben gelebt, bevor er Muslim geworden ist. Aber als er die Wahrheit erkannt hat, hat er sie befolgt. Er hat nicht diskutiert über Musik, er hat nicht diskutiert über Schweinefleisch, er hat nicht diskutiert über Alkohol trinken oder über Rauchen. Nein, er wusste, dass es verboten ist und so hat er sich daran gehalten. Und ich sage euch, diese Sache mit der Musik, die können wir noch ausweiten. Inshallah, wenn ihr wollt, nächste Woche hole ich, weil ich weiß, es gibt in Surat al-Najm, gibt es auch eine Verse, die auch auf die Musik spricht. Dann können wir, kann ich die Hadithen, wisst ihr was, machen wir so. Nächste Woche reden wir über die Musik. Ist das okay? Über die Musik reden wir. Und dann holen wir die ganzen Sachen und dann reden wir darüber. Hier sind ein paar Sachen von den Frauen gekommen. Eine Frage, die nichts mit unserem Thema zu tun hat. Wer hat das geschrieben? Wir haben Hunger und wollen Pizza essen gehen. Ist es erlaubt, in einer Pizzeria essen zu gehen, wo Alkohol verkauft wird? Okay, also ich kann meine Meinung nicht sagen, weil ich bin kein Gelehrter und ich bin keiner, der euch was dazu sagen kann. Aber ich weiß, dass Gelehrte schon öfters darüber sprechen und sagen, wenn Menschen, auch sei es ein Moslem, der Alkohol verkauft, in seinem Laden, solltet ihr bei ihm nicht kaufen. Es gibt genug Leute, Muslime, die Allah fürchten. Warum sollen sie nicht daran verdienen? Ein Mensch, der Allahs Grenzen nicht hält, soll nicht. Aber er könnte ja was anderes machen. Er könnte die Pizza bestellen. Bestellen, dann habt ihr das. Ne? Kann man auch machen, wenn es nicht anders geht. Aber ich denke, ihr werdet bestimmt nicht verhungern. Genau wie die Leute zum Beispiel, die zu McDonalds gehen und da Fleisch essen. Das ist auch verboten, weil es nicht halal ist. Und du wirst bestimmt, wenn du bei McDonalds nichts gegessen hast, du wirst bestimmt nicht sterben. Ha? Auch mit den Gummibärchen. Ha? Es gibt immer Möglichkeiten. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns so viele Wege geöffnet. Wenn du nach Hause kommst, deine Frau hat gekocht, halal, isst und genießt es. Ne? Und das mit gestern hat auch jemand gefragt, hat gesagt, darf ich in einer Gastronomie arbeiten, wo Alkohol geschenkt wird und so? Ich sagte, arbeite nicht. Arbeite nicht. Tu das nicht. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Wer Allah fürchtet, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm schon einen Ausweg bringen. Und das in Bezug auch auf die Ehe. Viele Leute heute, er hat erstmal eine Freundin, geht mit ihr 2, 3, 4 Jahre und irgendwann heiratet sie. Ja, wir lieben uns, wir wollen ja heiraten. Und 3, 4 Jahre zieht sich das Ganze. Warum? Warum? Wenn du Allah fürchtest, geh den richtigen Weg. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird dir schon den Weg zeigen. Und glaubt es mir, Uqsimillah, da sind Leute zu mir gekommen, die wirklich die schlimmsten Probleme hatten mit ihren Eltern. Mit ihren Eltern. Nur wegen Heirat. Und im Frieden und in Furcht. Ich habe gesagt, das Erste, was du tust, trennen. Du triffst dich nicht mit ihm und er trifft dich nicht mit dir. Erstmal weg voneinander. Und dann versuchen wir mit den Eltern den Frieden. Und es hat gedauert. Und am Ende haben sie geheiratet und leben ein schönes Leben. Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Habt Geduld. Der Mensch muss ein bisschen Geduld haben. Nicht, ich bin ja verliebt, ich kann nicht anders. Na, hab Geduld. Bitte schön. Ja, also wir haben ja gesagt, man soll nicht einkaufen gehen, wo es sich jetzt etwas verboten ist. Vermeiden. Aber wohin soll das führen? Also das sind jetzt kleine Schritte, aber irgendwann sollen wir dann irgendwie sagen, der Mann, der da arbeitet, der ist nicht Muslim, was ich esse, Schwein und so, der macht was Verbotenes. Ich darf da auch nicht irgendwie. Nein. Ich darf nicht arbeiten, wo jemand, wo der Chef halt nicht Muslim ist. Das ist irgendwie übertrieben. Nein, nicht wo der Chef. Nein, du hast mich falsch verstanden. Ich sag das nochmal. Wenn du. Das führt ja irgendwie dazu, dass. Nein, nein, das führt nicht dahin. Wenn du, jetzt die meisten, die arbeiten, wo arbeiten? Die arbeiten bestimmt nicht bei Muslimen, oder? Ja, ja, ja. Ja, aber du bist nicht gezwungen, bei der Arbeit Allahs Grenzen zu brechen, oder? Bist du dazu gezwungen? Nein. Aber wenn du in einer Pizzeria arbeitest oder in einem Gastronomie arbeitest, brichst du die Grenzen Allahs. Wenn du als Kellner arbeitest und du gehst zu dem Gast und schenkst ihm noch Alkohol, das Allah verboten hat, wo ist die Furcht? Normalerweise das Verständnis, dass du Allah liebst, und das, was Allah verabscheut und verwehrt, du das auch verabscheust und verwehrst. Das ist das Verständnis vom Islam. Verstanden, wie ich das meine? Das heißt, wenn du jetzt eine Ausbildung machst, das ist eine Sache, die für deine Entwicklung, für dein Leben. Du musst das machen, du musst arbeiten. Aber in Bezug auf eine Kneipe, in einer Kneipe arbeiten, wer ist das nun mal? Du kannst auch Briefe verteilen. Du kannst anderes machen, verstehst du? Aber es ist ja nicht so, sagen wir so jetzt, eine Frau, die in einer Gastronomie arbeitet. Die arbeitet in der Küche, die spült, die arbeitet nicht, die tut kein Alkohol, schenkt und so. Und diese Frau, zum Beispiel vielleicht ihr Mann ist arm und sie muss arbeiten, die braucht das Geld. Verstehst du? Davor steht sie Allah, dann kann sie es machen. Verstehst du? Und wir sind nicht gezwungen, an diese Sachen zu machen, sind wir nicht. Also, wenn jemand jetzt nicht in der Gastronomie arbeitet, wird er das nicht machen. Und ich sage euch, ich gebe dir ein Beispiel dafür, damit du siehst, wie gut das ist, wenn man Allah fürchtet. Eine Frau studiert, trägt Kopftuch, Alhamdulillah, und hat eine, also in ihrem Studium muss sie ein Praktikum machen, ja? Sie hat bestimmt 20 Bewerbungen geschrieben. Haben Sie den Brief gelesen? Schicken Sie uns bitte ein Bild. Haben Sie das Bild gesehen? Haben Sie nicht mehr geantwortet. Und sie rief an, was soll ich machen? Denkt ihr, ich sage ihr, zieh dein Kopftuch aus und geh das machen? Sag nein, Geduld. Geduld. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird dir schon einen Ausweg zeigen. Wisst ihr, was passiert ist? Nach 1,5 Jahren hat sie sich beworben bei einer Akademie, die Leute ausbildet für Radio und Fernsehen. Und hat sie da eine super Stelle bekommen. Und hat sie da ihr Praktikum abgeschlossen. Geduld müssen wir haben. Und wenn du Allah fürchtest, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir schon einen Ausweg zeigen. Yani, wenn ich jetzt einkaufen gehe, ich gucke mir jetzt die Geschäfte hier an. Ne? Okay, ich möchte jetzt, sagen wir, Fleisch kaufen. Wo gehe ich Fleisch kaufen? Es gibt den und den und den. Aber ich kenne einen Moslem, der zum Beispiel Fleisch verkauft. Er ist aber gottesfürchtig. Er ist jemand, der in der Moschee geht. Warum soll ich nicht als Moslem ihm auch eine Stütze sein? Das ist ein Mensch, der Allah fürchtet. Er hat das eher verdient als jemand, der Allah gar nicht fürchtet. Oder? Wenn ich dort Fleisch kaufe und ich weiß, er ist Moslem, aber er kann ihm sagen, jetzt, ja, das ist halal und so, der ist irgendwie ein bisschen ungläubig, hat das ja. Und der will nur Geld verdienen und so. Wenn ich Bismillah sage, dann kann ich ja nicht dafür. Guck mal, es gibt zwei Wege, um das zu verkürzen. Es gibt einen Weg, dass du zum Beispiel jemand bist, der Ahnung von Religion hat, jemand, der eine gute Zunge hat, jemand, der Sorgen sich macht um diesen Mann, und du willst ihm deine gute Seite zeigen und du möchtest ihm aber zum Islam bekehren. Du gehst dahin, Assalamu alaikum. Gib mir bitte zwei. Du möchtest eine Möglichkeit haben, mit ihm zu reden. Ein Kilo Fleisch hätte ich gerne, Assalamu alaikum. Ja? Wie geht's dir? Wo kommst du denn her? Wie heißt du? Ich habe dich noch nie in der Moschee gesehen. Wir haben eine Moschee hier in der Nähe. Ich habe dich noch nie gesehen. Warum gehst du woanders beten? Ja? Sprich ihn so an. Assalamu alaikum. Ich muss gehen. Mein Bus kommt jetzt. Beim nächsten Mal gehst du dahin. Tust du das und das und das. Assalamu alaikum. Wie geht's dir? Sprich ihn an. Weißt du, was du tust in dem Moment? Du wächst das Innere in ihm. Stehst du? Du kratzt daran, langsam, langsam. Und dann fang an. Wie, du betest nicht? Gibt es einen Muslim, der nicht betet? Guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala hat dir ein Geschäft und Geld gegeben und Gesundheit und ich habe deine Kinder gesehen. MashaAllah, wo ist die Dankbarkeit? Gibt es einen Muslim, der nicht betet? Langsam, langsam, immer gut. Verstehst du, was ich meine? Wenn das dein Ziel ist, ist in Ordnung. Aber wenn dein Ziel ist nur Gemütlichkeit, weil er 2 Meter von dir ist und der andere Muslim, der Gläubige ist, 300 Meter weiter ist, dann ist das nicht der Weg. Verstehst du? Wir müssen sozusagen uns bewahren auch von diesen Sachen. Ha? Also immer weg sein. Immer weg sein ist besser für uns. Wo, an Orten, wo Musik gehört wird, ich bin weg. An Orten, wo geraucht wird, weg. An Orten, wo Schlechtes geredet wird, weg. Immer weg. Du magst das nicht. Also als ein Muslim mag diese Sachen nicht. Und er hasst sie. Ich hoffe, dass wir da eine Lösung gefunden haben. Das haben wir schon geantwortet. Darf eine Frau sich einen Mann aussuchen, um zu heiraten? Okay. Darf eine Frau einen Mann sich aussuchen? Ist die Frage, wie will sie den aussuchen? Ja? Geht sie jetzt auf die Straße und sucht sich jemanden? Oder durch ihren Vater oder durch die Moschee, dass die vielleicht ihren Vater... Es gibt ja so, man darf es. Und es gab ja Situationen, wo Frauen in die Moschee gekommen sind, zum Propheten Muhammad s.a.w. und das gesprochen haben. Wenn eine Frau jetzt in die Moschee kommt, kann sie vielleicht ihren Vater oder jemand, der einen Gläubigen, den sie mit ihrem, also der ihr Vater kennt oder so, kann sie ihm sagen, zum Beispiel, ich habe vor zu heiraten, kennt ihr nicht jemanden, einen Gläubigen? Nicht, dass sie auf der Straße geht und präsentiert. Nein, es gibt das nicht. Also, sie redet mit ihrem Vater, die redet mit einem gläubigen Mann, sagt, ich bin eine Frau, die gerne heiraten möchte. Und glaubt es mir, es gibt so viele Frauen, die heiraten möchten. Viele, viele, die heiraten möchten. Und es gibt Briefe, die ankommen bei den Gelehrten. Ne? Aber der Weg ist die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du heiraten möchtest, eine Frau, sie redet mit einem Gläubigen, den sie kennt, einem Freund des Vaters, und dann sagt sie, ich möchte heiraten, kennt ihr nicht jemanden und so? Und so macht man das. Also, das ist dazu. Oder ist das die Aufgabe eines Mannes? Ja, die Frau. Ne? Okay, ist egal, reden wir nicht mehr darum. Wie lange darf ein Mann, eine Frau, seine Frau, nicht ein Mann, was, nicht sehen, wenn es verreist ist? Wie lange darf ein Mann seine Frau nicht sehen, wenn er verreist ist? Was heißt das denn, wenn er verreist ist? Ich meine, wenn er verreist ist... Wie lange darf er hier fernbleiben, soll es sicher heißen? Fern? Ja, also es gibt keine Zeitspanne dafür, wie lange ein Mann wegbleiben darf. Aber ich kann dazu sagen, ich habe mir ein Buch gekauft in Ägypten, das empfehle ich den Frauen da drüben. Kauft euch dieses Buch. Das Buch heißt Fatawa Nisa, also Ratschläge für die Frauen. Von den größten Gelehrten, Ibn Al-Faymin, Ibn Baz, also richtig gute Gelehrte. Und ich lese mit meiner Frau da rein und übersetze ihr ein bisschen. Es gibt kaum eine Frage, die eine Frau stellt, die da drin nicht beantwortet ist. Zu allen Bereichen, allen Themen. Ich sage, wie ein Gelehrter sagt, ein Mann, der zu viel von seiner Frau geht, ist nicht gut. Der Monate und jahrelang geht und lässt seine Frau zu Hause, ist nicht gut. Als ich in Palästin war, kamen Frauen und haben sich beschwert. Da sagte eine, als wir geheiratet haben, nach einer Woche, mein Mann hat mich verlassen, ist irgendwo gegangen. Es gibt ja diese Leute, die heißen Khuruj, sagen wir, die gehen um für Allah, obwohl das ist eine Bid'ah, es ist eine Erfindung im Islam, die gibt es gar nicht. Und dann hat er seine Frau 6 Jahre alleine zu Hause gelassen. Und nach 6 Jahren ist er gekommen. Sie haben gedacht, er ist tot. Der hat sich nicht mal gemeldet. Und Rasulullah hat gesagt, Kafa bil mar'i ithman. Es reicht diese Sünde, die ein Mann macht, wenn er seine Familie verhungern lässt. Warum hast du den denn geheiratet? Das macht man nicht im Islam. Wenn du eine Frau geheiratet hast, man muss noch mal heiraten, wenn 6 Jahre natürlich. Ja, aber sie hat gewartet. Sie hat auf ihn gewartet. Aber dann seht ihr, also diese Zeit, natürlich, wenn man unbedingt auf einer Reise zur Arbeit, wenn die im Ausland leben, die Mutter ist krank geworden und er fährt dahin, natürlich, da sind Sachen, wo man, aber ein Mann, der einfach geht und seine Frau lässt, ja, guck mal, Muhammad Jibril, kennt ihr Muhammad Jibril, der Koranleser? Ein Mann, der Koran liest. Letztes war ein Interview mit ihm im Fernsehen. Und das ist ein Mann, der unheimlich viel reist. Wegen seiner Stimme, der wird eingeladen, Australien, Amerika und so. Und dann hat er Schönes gesagt. Der saß mit seiner Frau, da wurde er interviewt. Und dann sagte die Moderatorin zu ihm, wie machen Sie das denn mit Ihrer Frau? Er sagt, ich nehme sie einfach mit. Ich nehme sie einfach mit. So ist das, dann ist das Problem gelöst. Warum habe ich geheiratet? Eine Frau, die nur zu Hause ist? Nein, ich nehme sie mit. Also er hat sie immer mitgenommen. Das ist Ne? Darf ein Mädchen, bevor sie sich mit dem Jungen verlobt, sich mit ihm treffen, wenn ein Mahram dabei ist? Ja, wenn ein Mahram dabei ist, natürlich. Also, dann braucht man darüber nicht zu reden. Wenn dein Vater, dein Bruder dabei ist und ihr wollt euch verloben und ihr wollt über vielleicht Vorbereitungen so sprechen, natürlich gibt das nichts dagegen. Du hast eigentlich schon die Frage, das ist eine rhetorische Frage. Darf man sich in einem Mann verlieben, obwohl er es nicht weiß, aber sich vielleicht heiraten können? Ja, dazu sage ich auch nichts. Ja, wenn er davon nichts weiß, der Arme, da kann er nichts tun. Ach so, geht weiter. Okay, wir haben noch 10, also noch 5 Minuten haben wir, ne? Ne, da geht das durchgekitzelt. Ganz gut. Die haben wir schon auch. Wie überzeuge ich meine Eltern, dass er, inshallah, der richtige Mann, der den Islam auch praktiziert? Der Mann ist mit dem ich inshallah in Schar leben möchte, werde ich in ihn. Bitte quält mich nicht mit dieser Schreibart. Liebe und mit ihm mein Wissen über den Islam richtig vollenden möchte. Okay, dazu habe ich vorhin schon was gesagt. Leute, geht nicht diesen Weg, dass der eine heiratet und sagt, ich möchte eine gläubige Frau heiraten, die mich zum Beispiel in meinem Glauben bekräftigt und stark macht. Und der Mann denkt das auch und weiter kann der eine dem anderen nicht helfen. Warum sagst du nicht, ich bin derjenige, der meinen Mann in seinem Glauben stärken möchte? Und der Mann sagt auch, ich möchte meine Frau in ihrem Glauben stärken. Beide gehen diesen Weg. Verlass dich nicht immer auf den anderen. Wenn wir in einer Familie leben, mein Sohn wird sagen, ist mir egal. Mein Vater wird schon mich recht leiten. Der wird mich schon auf den richtigen Weg bringen. Und der Vater sagt, mein Sohn, den habe ich gut erzogen. Er wird mir schon auch zeigen. Und die Mutter sagt, mein Mann wird... Nein, jeder von uns hat eine Aufgabe. Haben wir gestern auch gesprochen. Jeder ist gefragt, was für Religion zu tun. Ich tue das und der tut das und der tut das. Ne? Also, wenn du einen Mann heiraten möchtest, natürlich ist das der richtige Weg, dass er gläubig ist, dass er, wenn er auch Wissen im Islam hat, dass er dich auch bereichert. Das ist natürlich eine sehr schöne Sache. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala das, was du möchtest, mit deiner guten Absicht, inshallah, dir erfüllen. Zum Beispiel, wenn er aus einem anderen Land kommt und meine Eltern dagegen sind, haben wir diese Probleme, weil er nicht aus der Familie. Ja, also ich will nochmal darüber sprechen. Und das sind nicht meine Worte, das sind die Worte der Gelehrten. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das selber gesprochen. Viele, viele Familien, wenn der Junge nach Hause kommt und sagt, Mutter oder Vater, ich habe jemanden kennengelernt, sie ist gläubig und ich möchte sie heiraten. Nee. Du heiratest nur jemand von der Familie. Ja, aber vielleicht in der Familie gab es keinen, der ihm gefallen hat oder jemand, der gläubig ist. Und er sagt, das ist eine gläubige Frau. Rasul sallam sagt, in Bezug auf den Mann, إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ رَضِيْتُمْ خُلُقُهُ وَدِينُ فَزَوْجُوهُ. Jemand ist zu dir gekommen, hat um die Hand deiner Tochter angehalten, ist gläubig. Er hat einen guten Wesen. Warum lehnst du ihn ab? Nur weil er aus einer anderen Stadt kommt? Oder weil er eine andere Hautfarbe hat? Nein, das ist nicht der Glaube. Rasul war verheiratet mit Frauen. Die eine kam daher und die eine kam daher. Er hat auch nicht gesagt, ich heirate nur aus meiner Familie. Subhanallah. Subhanallah. Und das sind Probleme. Ich finde, die Eltern heutzutage, erstmal die Jungs, die jüngeren Leute, sollen ihre Eltern respektieren. Und sie sollen immer versuchen, auch wenn die Eltern am Anfang dagegen sind, niemals respektlos den Eltern gegenüber sein. Das ist sehr wichtig. Das andere ist, wenn der Vater in dem Moment sich dagegen sagt, ich möchte nicht oder ich war, vielleicht in dem Moment hat er ganz andere Gedanken. Oder du hast ihn in einem Moment angesprochen, wo er vielleicht sauer ist. Dann versuch das in Ruhe mit ihm nochmal zu besprechen und zeig ihm, wie wichtig dir die Sache ist. Und ich denke, dass unsere Familie, auch wenn die gläubig sind, Alhamdulillah, dann kann man die durch den Glauben auch ansprechen. Also es ist wichtig. Und ich finde, wichtig ist, dass die Eltern und die Jungs zusammen eine Lösung finden für diese Sache. Es bringt ja nichts, wenn man heiratet, dass man zerstritten ist in der Familie. Da wirst du auch dein Leben nicht glücklich werden. So, das dazu. Und kennt ihr die Geschichte über diesen Libanesen? also bis heute habe ich Gänsehaut. Eine Libanese wollte einen Afghaner heiraten. Er war ein Muslim, sie ist ein Muslim. War im Fernsehen mehrmals. Sie kam, sagte, Papa, ich möchte den heiraten. Die hieß Mohammed, glaube ich, der Typ. Wie, du willst einen Afghaner heiraten? Nur jemand aus Libanon. Nichts anderes. Okay. Das Mädchen hat sich umgeschaut, es vergingen 2, 3 Jahre. Es gab nur diesen Mohammed, diesen Afghaner, religiös, jemand, der die Religion liebt. Subhanallah. Eines Tages, als der Vater gesehen hat, dass seine Tochter nicht von diesem Thema ablassen möchte, wollte, saßen sie zum Essen, kam sie von der Schule, hat sie ihre Tasche dahin gelegt, hat sie dann gesagt. Er so weinend, sagt, ja Tochter, wie geht's dir und so. Was ist die Geschichte mit Mohammed? Hat sie gesagt, Papa, ich möchte ihn heiraten, bitte. Das ist mir so wichtig. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hatte daneben einen Eimer voller Sprit gehabt, hat das geholt, auf sie geschüttet und sie angezündet. Dieses Mädchen, 90% ihres Körpers ist verbrannt. Also wenn du die anschaust, du kriegst Angst. Und damit du siehst, dass dieser Mann so gläubig war, den sie abgelehnt haben, er hat sie geheiratet und er ist mit ihr zusammen. Ein anderer von uns hätte gesagt, was soll ich mit einer verbrannten Frau? Ich verlasse sie. Er hat sie geheiratet und die leben bis heute zusammen. Wie kann ein Vater seiner Tochter sowas antun? Wollen wir nicht, dass unsere Kinder glücklich werden? Ist das nicht der... Wenn der Vater ablehnt, weil der Typ, was ich, woher kommt, willst du mit dem Mann leben oder will deine Tochter mit dem Mann leben? Guck mal, wenn er ein gläubiger Mensch ist, das ist der Islam. Das ist der Islam. Und ich weiß, dass unsere jungen Leute heute, sei es die Mädchen und sei es die jüngeren Jungs sozusagen, sie nehmen ihre Zukunft, für sie ist das sehr wichtig, ihre Zukunft. Wer ist die Frau, die ich heirate? Wer ist nicht, weil die Mutter das... Nein, er will selber Entscheidungen für seine Zukunft treffen. Dann soll der Vater der Freund sein. Glaubt es mir. Der glückliche Vater und der glückliche Sohn oder die Tochter, das ist ein Vater, der mit seiner Tochter, er ist nicht nur ihr Vater, er ist auch ihr guter Freund. Er ist auch ihr guter Freund. So muss man. Und ich habe es gestern gesagt und ich sage das noch einmal, weil diese Sache für mich so wichtig ist. Wir, wenn wir Kinder haben, wenn sie ein Jahr alt sind oder so, haben eine total warme Beziehung zu ihnen. Wir nehmen sie auf den Arm und wir spielen mit ihnen und dann sind die 2, 3 Jahre und so. 6, 7 Jahre alt, Safi. Die Liebe ist weg, diese Zuneigung ist weg. Warum? Und wenn er 15, 16 Jahre alt ist, kaum spricht er mit seinem Vater, kaum siehst du den Vater dem Sohn streicheln, das ist Qaswatul Qalb, das ist ein hartes Herz, das dies nicht tut. Also, jeder Vater und der vorhat, ein Vater zu sein, fasst euch das ins Auge, dass ihr immer mit Barmherzigkeit mit euren Kindern umgeht. Das ist wichtig. Wenn du deine Tochter oder deinen Sohn auf diese Art und Weise erziehst, wirst du mit deinem Kind keine Probleme haben. Wirst du diese Probleme nicht haben. Weil er immer mit dir zusammen diesen Weg geht und immer, wenn er Probleme hat, er geht nicht zu anderen, er kommt zu dir und sagt, Papa, ich habe dieses Problem. Papa, ich habe eine schlimme Sache gemacht. Und du mit deiner Geduld, mit deiner Erfahrung versuchst, Lösungen zu finden. Nicht, Papa, der Nachbar sagt, ich habe deinen Sohn letztens rauchen sehen. Stehst du hinter der Tür mit dem Baseballschläger. Kommt er rein, brichst du ihm erstmal seine ganzen Knochen und dann 2 Tage später, was habe ich denn getan? Oh mein Gott. Nein, wir müssen, ich sage euch und ich sage das immer wieder und es ist mir so wichtig, immer als Muslime mit der Furcht zu Allah subhanahu wa ta'ala können wir diese Probleme lösen. So, ich antworte auf die letzte Frage und dann beende das. Wenn man einen Mann kennengelernt hat, indem man nur mit ihm telefoniert hat. Aber man hat sich nicht mit ihm getroffen. Später hat man mitgekriegt, dass er nebenbei noch andere kennengelernt hat, beziehungsweise hatte noch ein paar Monaten, kommt er zu den Eltern und hält ihm die Hand an. Sollte man ihm dann eine zweite Chance geben, obwohl er sie vorher oft angelogen hat und so weiter? Denn sie wollte ihn vorher eigentlich heiraten. Also ich sage, wenn das schon so anfängt, lass es einfach sein. Das ist meine Meinung. Ein Mensch, der wieder und wieder und wieder lügt, geht er nicht. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Also, wenn du glücklich leben möchtest, lass das einfach sein. Oder es ist deine Entscheidung. Mach, was du möchtest. Also, wie gesagt, unser Treffen nächste Woche, inshallah, wir sprechen über die Musik und wir werden inshallah laut darüber streiten. Aber wir wollen inshallah Sahih al-Bukhari bringen. Wir wollen diese Sachen und ich will auch inshallah die Aussagen der Gelehrten holen, dass wir die zusammen haben, damit wir auch, wenn wir, aber wenn jemand zu dir jetzt kommt und sagt, hä, wo steht das mit der Musik, was, warum, dann kannst du auf jeden Fall antworten. Viele Leute wollen das heute haben. Viele Leute wollen das haben. Dieses Wissen, das ist so wichtig, dass man auch Wissen hat. Und nicht einfach, kennt ihr heute? Aber Rasul sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wer hat das denn? Woher? Wissen man nicht. Man hat das irgendwo von den Eltern gehört, von irgendjemandem gehört. Aber ich habe euch gesagt und ich habe euch empfohlen, kauft euch Bücher. Zu Hause. Sitzt zu Hause, lernt, liest und bringt es euren jüngeren Bruder. Wenn der Vater nicht jemand ist, der viel liest, sitzt zusammen, liest den Koran, versucht zu verstehen. Surat al-Fatiha, mach die auf. Du kennst die auswendig? Versuch die zu übersetzen. Warum ist die offenbar? Was hat sie für eine Bedeutung? Dann gehst du schon demnächst. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Bleib so still. Leise. Warum? Weil Rasul sallallahu alaihi hat gesagt, wenn du Alhamdulillah sagst, Rabbil Alameen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Hamidani Abdi. Mein Diener hat mir gedankt. Also, du willst das erstmal hören. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. So ist es. So, und dann gehst du ganz anders an. Ihr kennt hier unseren Bruder, jemand hier von uns, der nicht so gut Arabisch kann. Er hat jetzt in der letzten Zeit 2, 3 Surat auf Deutsch gelernt, auf Arabisch gelernt. Und man hat ihm die übersetzt. Der kam zu mir laufend und sagte zu mir, jetzt erst genieße ich mein Gebet. Verstanden? أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك